In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Hey. Hey, jetzt ist die Raupe aber am Laufen. Da geht's ab. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt gerade großartige Ankündigungen verpasst, denn ich habe nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Was hier abging, Pocho, das hat im Endeffekt so im Podcastwesen zuvor noch nie stattgefunden. Nee, kann man, also das ist Pionierarbeit, sagt man, glaube ich, dazu. Ja. Aber Chance verpasst, selber schuld. Jetzt müsst ihr halt gucken, wie ihr an diese Daten kommt. So, erstmal begrüße ich alle unsere Zuhörer und bedanke mich im Namen für uns alle bei neuen Patreon-Spendern. Also das geht mir so schwer von den Lippen, weil jedes Mal, wenn ich auf unsere Patreon-Seite gehe, es ist echt beeindruckend, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und normalerweise möchte ich jetzt Leute, die diesen Podcast hier hören, nicht damit nerven, dass ich jetzt hier minutenlang mich bei irgendwelchen Unterstützern bedanke, aber ich finde, die Leute haben es definitiv verdient. David hat uns gejoint, ist jetzt auch ein Patreon-Spender. Danke, David. Ein Patreone. Ja, ein Patreone ist der einfach. Der reinste Patreone. Ja, und wir sitzen jetzt hier und wissen mit dieser Zuneigung kaum was anzufangen, weil wir einfach verstört sind. Also ich habe ja sonst auch im Leben keine Zuneigung. Das ist es ja, ne? Du musst ja auch so sehen. Zuneigung auf diese Art und Weise ist wie eine Umarmung für mich. Für mich als langjähriger Single ist das ja schon eine odd Situation irgendwie manchmal. Kennst du diese Leute, die so eine Umarmung zur Begrüßung machen? Ja, absolut. Und das ist ganz, ganz komisch dann manchmal. Ist für mich auch mal merkwürdig. Und das ist bei den Patreonen auch so. Das ist toll, aber irgendwie fühlt man sich dann so ein bisschen, okay, ja, danke, danke, danke. Willst du noch ein Autogramm auf deine Hand? Okay, auf dem Edding? Okay. Nee, mir kommt das immer so vor, wie wenn man wirklich so in der Fußgängerzone steht und jemand schmeißt was in den Hut. Ja, also wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, dass ich kann jetzt kein Instrument spielen, aber gehen wir mal davon aus, dass ich Querflöte spielen könnte. Ja. Und ich würde mich jetzt in die Fußgängerzone stellen und würde anfangen, mir da einen von der Palme zu pusten. Mhm. Und dann würde der Erste vorbeikommen und einen Euro mir in den Hut werfen. Mhm. Das gibt einem so einen Boost und man denkt so, Alter, ein Euro. Und dann gibt's Leute, die sogar noch mehr in den Hut werfen. Und das summiert sich und man sieht, wie der Hut voller wird. Das ist ein richtig, richtig, richtig tolles Gefühl. Und ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an die Unterstützer. Das ist wirklich Gold wert. Also es ist einfach für uns super, weil eben dadurch diese laufenden Kosten gedeckt werden und aber wir das ganz befreit und das so ganz befreit machen können, ohne darüber nachzudenken und wirklich auch die Art und Weise so rüberkommen zu lassen, wie sie sein muss, nämlich befreit von der Leber weg, so wie wir es immer gemacht haben und nicht irgendwie gezwungen in irgendeine Richtung von irgendwelchen Wettanbietern, die sie uns vorschreiben oder ähnliches, ne? Könnte ja sein. Das spielst du auf 93 an, gib zu. Nein, ich höre keine anderen Podcasts. Ich schon. Also da muss ich dazu sagen, übrigens, ich habe ja wirklich jeden WM-Podcast gehört. Da kann ich jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja ein großer Fan. Ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen, wie ich die WM-Podcasts fand, die es so gibt. Ja, hau mal rein. Ja, das ist eigentlich mal jetzt kurz bevor die WM zu Ende ist, gar nicht so blöde die Idee. Also ich habe wirklich mir jeden Podcast abonniert. Ich muss mal ganz kurz hier aufrufen, welche es da alle gab, weil ich habe auch viele schon wieder entabonniert, leider Gottes. Ich kann aber ja mal das mit ist ja auch irgendwo eine Art Wertung dann auch, wenn du sie jetzt schon vor dem Finale endabonniert hast. Ne? Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Wir können ja mal hier diese Podcast-Charts durchgehen in der Kategorie Sport. Also natürlich habe ich die Kurzpässe vom Rasenfunk abonniert. Da gab es täglich so eine Zusammenfassung über das, was am Vorabend passiert ist in Sachen Fußball-Weltmeisterschaft. Ein kleiner Ausblick. Wie lange ging das immer so? Wechselnde Gäste. Es war eigentlich überschaubar, 20 bis 40 Minuten. Mhm, okay. Ja, eigentlich war das immer sehr gut, um wirklich nichts zu verpassen. Manchmal ging es dann auch noch so ein bisschen in die sozialen Medienkanäle. Das war auch immer ganz interessant, wenn dann vielleicht irgendwelche GIFs oder Tweets besprochen wurden, die aus irgendwelchen Gründen dann doch an einem vorbeigerauscht sind. Also okay. Ich fand's eigentlich nicht schlecht. Ich muss aber sagen, jetzt in den letzten Tagen muss ich mich ein bisschen mehr durchtanken. Jetzt ist es mir langsam einfach zu viel Geschwafel über immer wieder dieselben Themen. Ja, also natürlich, weil die Mannschaften ja jetzt immer die gleichen dann auch sind, über die gesprochen wird, werden, dann wird das... Ja, aber es passiert doch abseits auch so viel in Deutschland, worüber man stundenlang reden kann. Und im deutschen Fußball, dass glaube ich, jede Stellungnahme da auch interessant ist. Von auf jeden Fall dann, wenn es Leute sind, deren Meinung einen auch interessieren. Also ich meine, bei manchen Aussagen von manchen Menschen ist mir das ja egal, was sie zu einem Thema sagen, was mich interessiert. Aber wenn es ein Podcaster ist, dessen Meinung mich interessiert, ist das sicher interessant zu hören. Dann auch ein Thema... Bierhoff, Grindel etc. Ja, da gebe ich dir recht, wobei das jetzt noch nicht intensiv bearbeitet wurde beim Rasenfunk. Ja, ich denke, da kommt noch was. Also okay. Da bin ich mir relativ sicher. Es wurde natürlich gestriffen, das Thema, und da gab es auch interessante Aussagen. Ich möchte das jetzt ja überhaupt nicht so rüberkommen lassen, dass die Ausgaben nicht hörenswert wären. Hm. Aber es wiederholt sich jetzt eine Menge. Und so ein bisschen, ich bin es jetzt einfach ein bisschen über vielleicht. Also das ist ja oft auch so bei der Fußballberichterstattung an sich, dass man mittlerweile einfach jetzt auch nicht mehr jeden Bericht dann sich noch reinsaugt, weil einfach jetzt vielleicht alles erzählt wurde. Und jetzt gibt es vielleicht dann noch einfach die Spannung, wer kommt ins Finale, das haben wir jetzt geklärt, wer gewinnt die Weltmeisterschaft und dann ist auch mal gut. Aber das war so mein wichtigster Podcast während der WM-Zeit. So, dann komme ich zu Fußball-MML. Ach, das ist dieser Sky-Gedöns gerade. Richtig, die haben ja extra einen WM-Podcast daraus gemacht und haben sich dann WMML genannt. Warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum sich lauter Podcasts einfach umbenennen und dann auf einmal irgendwie WM-Podcast heißen. Nee, aber MML, wofür steht das? Ist das für die Namen oder wofür steht das? Mucksmäuschen-Lüll. Das ist der Name, dafür steht's. Okay. Nein, das sind natürlich die Anfangsbuchstaben, ja. Das ist richtig kreativ, der Moderatoren, Mickey Beisenherz, ja, okay, Mike dann macht's Nöcker Sinn. Ja. Und Lukas Vogelsang. Ja. Ja, das macht Sinn, ja. Ja, also da muss ich sagen, Mickey Beisenherz finde ich ganz okay. Aber auch da habe ich dann, bin ich das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen leid. Also es sind dann halt immer wieder dieselben dummen Witze. Nicht, dass wir bessere Witze machen würden oder irgendwie. Aber schlechter. Es ist einfach das, okay, also wenn ein Mickey Beisenherz in diesem Podcast ist, da kann ich mit leben. Das ist in Ordnung. Und auch mit Mike Nöcker kann ich überraschenderweise ganz gut leben, wobei der mir fast ein bisschen zu bieder ist. Wenn du in den Podcast reinhörst. Ja gut, wenn man ihn nur hört, kann es ja sein, dass es geht. Aber wenn man ihn dazu auf der Mattscheibe sieht, kann ich ihn nicht ertragen. Es geht, aber er versucht halt ständig immer so einen professionellen Touch diesem ganzen Podcast zu verleihen. Also die machen ja auch Werbung für die Matratzen und so, wie jeder Podcast inzwischen. Und dann ist es halt so, dass Mickey Beisenherz keinen Witz auslässt. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, es gibt Matratzen mit Memory-Schaum. Ja, kenne ich, ja. Und wie oft es dann Witze darüber gab, dass man auf der Matratze irgendwas vergessen hat oder sich wieder dran erinnert hat. Also das geht fast eigentlich bei dem Werdeblock einher. Es ist 2-3 Mal lustig, aber beim 22. Mal dann gar nicht mehr so sehr. Aber Mike Nöcker sorgt dafür, dass das Ganze, wie gesagt, einen halbwegs professionellen Anstrich behält. Ja. Und der Schlimmste überhaupt ist für mich Lukas Vogelsang. Also den fand ich schon immer bei Vontorra fürchterlich. Ja. Ich muss mir gerade mal ein Bild von ihm holen. Aber in diesem Podcast ist der unerträglich. Er eifert halt ständig gefühlt seinem großen Idol Mickey Beisenherz nach, versucht irgendwelche Wortwitze zu machen, die eigentlich immer schief gehen, jedenfalls für meinen Geschmack. Es ist natürlich auch vielleicht dann eine Geschmacksfrage, wem der Humor gefällt, ist das, der wird damit ganz gut klarkommen. Für mich ist es einfach nur die Hölle. Und dann ist es auch ganz, ganz schlimm, wenn Mickey Beisenherz einen Witz macht, kreischt Lukas Vogelsang wie ein 12-jähriger Teenie los und lacht sich kaputt, aber wirklich über er biedert Witze, sich so richtig an, ja. Ganz also schlimm. Über so Witze, wo man vielleicht schmunzelt, ja, aber die sind nicht schlecht oder so, aber ich verstehe, was du meinst, er overactet das alles ein bisschen. Er overactet es brutal, ja. Brutal, es ist für mich wirklich Laut Wikipedia ist er deutscher Autor und Journalist. Ja, also dumm ist der nicht, das möchte ich damit nicht ausdrücken, aber es ist so, gefühlt denke ich mir immer so, Mensch, schreib doch lieber. Also das ist immer so das, was mir durch den Kopf geht, wenn ich ihn höre. Nichtsdestotrotz höre ich diesen Podcast, weil alle drei natürlich schon ein Stück weit Ahnung haben von dem, was sie da reden. Der Nöcker und der Vogelsang ein bisschen mehr vielleicht als der Beisenherz, ja, aber der bringt halt so ein Stück weit das Entertainment mit rein. Also es ist immer so, es gibt so Podcasts, die sind bei mir auf der Kippe. Und da sage ich immer, wenn ich zwei Folgen hintereinander gehört habe, wo ich so das Gefühl habe, Alter, da muss ich mir jetzt durchquälen, dann lösche ich die Podcasts. Mhm. Und so weit war es noch nie. Es gab immer diese eine Folge und dann dachte ich mir bei der nächsten, wenn da jetzt nichts kommt, dann sind sie raus. Und dann haben sie es immer aus irgendwelchen Gründen doch nochmal gerettet, aber die haben stark abgebaut. Die fand ich ja eigentlich mal nicht so schlecht. Als ich die ganzen Fußball-Podcasts mir durchgehört habe, fand ich die gar nicht so unlustig, muss ich sagen. Aber mittlerweile ist das einfach zu viel. Der Vogelsang, der soll das Maul halten. Was anderes kann ich da gar nicht sagen. Mhm. So, dann Schlusskonferenz. Gut, das ist auch vom Rasenfunk. Das war immer nach Deutschland-Spielen, wo dann ein bisschen ausführlicher über die Spiele gesprochen wurde. Auch sehr gut, aber es gab halt nur drei. Von daher konnte der jetzt nicht richtig punkten. So, jetzt kommt einer meiner, oder nein, es ist mein Lieblingspodcast während der WM gewesen. Colinas Erben. Ja, kenne ich natürlich von Twitter. Absolut, die regelmäßig über die Schiedsrichterleistungen gesprochen haben, Dinge erklärt haben, relativ kurze Folgen für ihre Verhältnisse veröffentlicht haben. Und das war ein Genuss. Die beiden sind natürlich auch gesegnet mit einer Rhetorik, die seinesgleichen sucht im Podcastwesen. Also das finde ich schon großartig. Colinas Erben muss man einfach abonnieren. Also wer Podcasts hört, muss Colinas Erben hören. Das ist das Nonplusultra. Punkt. Also das ist einfach großartig. Und man nimmt immer was mit. Also gefühlt ist jede Sekunde ein Mehrwert für einen. Also, weißt du, das ist nicht so nebenbei, sondern bei diesem Podcast gibt es auch manchmal Situationen, wo ich einfach 30 Sekunden oder eine Minute wieder zurücksetze, weil ich nochmal was hören wollte, was ich jetzt nicht so richtig verstanden habe. Wie bei einer guten Filmszene sozusagen, die man nochmal gucken will. Verstehe. Sehr, sehr zu empfehlen und für mich wirklich der Fußball-Podcast schlechthin. Sondern, was haben wir sonst noch? Ich übergehe jetzt das, was ich wirklich richtig scheiße fand. Jetzt komme ich mal auf deine Borussia zu sprechen. Mhm, auf den Fohlen-Podcast. Den Fohlen-Podcast höre ich eigentlich ganz gerne. Während der Länderspielzeit fand ich es ein bisschen schwierig, weil diese beiden Stachi? Der Stachi, glaube ich, ja. Stachi ja. Und der andere der Knippi. Knippi, genau. Ja, ja. Die sind mir dann auch zu sehr so Helene Fischer Publikum. Auch ja, muss ja so sein. Der Knippi ist ja der Stadionsprecher auch, ne? Ja. Und ich glaube, es gibt halt so Menschen, die leben das. Ich mache das ja in meinem Leben auch manchmal. Die leben das sehr aus, dass sie etwas darstellen wollen. Und ich kann mir vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch keine komplette Ausgabe vor dem Podcast angehört. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass er es dann auch so auf die Art und Weise macht, dass er da ein bisschen überactet, wie wir es eben schon festgestellt haben. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das geht so in die Richtung. Was ich aber uneingeschränkt empfehlen kann, sind die Interviews beim Fohlen-Podcast. Die sind phänomenal. Also jede Folge absolut ein Traum. Deswegen wird der Fohlen-Podcast bei mir auch nie rausfliegen, weil diese Interviews einfach, die sind großartig. Auch mit Leuten, die jetzt, sag ich mal, in der breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht so im Fokus stehen. Mhm. Ja, Roland Wirkus zum Beispiel war zuletzt als Interviewgast da. Das ist ein super interessantes Interview gewesen. Oder natürlich auch hier mit Wolfgang Kraus. Wie heißt der nochmal? Bernd Kraus, genau. Ja. Mhm. Auch eine super Folge. Also das kann ich nur empfehlen. Vorhin Podcast, gerade was die Interviewsektion angeht, phänomenal. Aber leider Gottes als WM-Podcast versagt. Dann Fums und Grätsch. Ja, Fums und Grätsch ist für mich die Hölle. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist grausam. Das ist so Reds für Fußball. Es ist einfach Punkt aus, weg die Scheiße. Interessiert mich nicht. Ist einfach nur Kacke. So, deswegen, da möchte ich gar nicht großartig viel drüber erzählen. Das ist absolut nicht mein Humor, trifft nicht meinen Geschmack. Geh nach Hause. Dann ein Ball, zwei Meinungen. Das habe ich nie gehört, sehe ich gerade. War auch ein WM-Podcast. Ist an mir vorübergegangen. Ist jetzt relativ weit oben in den iTunes-Charts. Vielleicht war der gar nicht so schlecht. Muss ich leider außen vor lassen. 3,90 habe ich ab und zu mal gehört. Die haben jetzt nicht so viel gemacht zur WM. Ich fand aber die Gespräche immer mal wieder interessant, weil die natürlich auch so einen ähnlichen Anstrich haben wie wir. Mehr oder weniger so eine Art Stammtisch, der aufgenommen wird. Und ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die früher Vier Ecken, Zwei Elfer gehört haben und das denen ganz gut gefallen hat, so wie wir das damals gemacht haben vor 8 Jahren. Also wir wissen ja von Zweien, dass sie uns auch damals gehört haben. Ja. Und von daher glaube ich, dass dieser Podcast auch uneingeschränkt zu empfehlen ist. Ja, geht ein bisschen manchmal auch so ein bisschen ins Schwadronieren über, aber das ist ja bei uns nicht anders. Also von daher, den pisse ich mit Sicherheit nicht ans Bein und viel Spaß mit einem Tipico-Wettanbieter als Sponsor. Immerhin haben sie einen. So, jetzt gucke ich gerade weiter. Ich wäre dafür, dass wir von Red Bull gesponsert werden. Das fände ich sehr cool. Ja, aber nur damit wegen der Getränke. Ich habe interessanterweise heute auch gerade hier ein Red Bull Sugar Free vor mir stehen. Oh, Sugar Free? Ja, ja, ja. So eine hellblaue Dose ist das. Ja, das ist die hellblaue Dose, genau. Ja, ja. Dann Textilvergehen ist eigentlich Klingt aber ein cooler Podcast-Titel auf jeden Fall. Ist ein cooler Podcast-Titel, auch mit einem coolen Logo. Ist eigentlich ein Podcast, der sich mit Union Berlin auseinandersetzt. Deswegen habe ich den auch abonniert, weil ich mich auch so ein bisschen für Union Berlin immer interessiere, dann kriegst du halt so ein bisschen was mit. Und die haben auch zur WM ein paar Mal Folgen aufgenommen, die dann mehr, wie kann man das sagen, ohne dass es jetzt besonders despektierlich klingt, das sind so intellektuelle Folgen eher, würde ich jetzt mal sagen. Das sind auch sehr intelligente Menschen, habe ich das Gefühl, und die kriegen diesen Spagat aus intelligenten Gesprächen und dann doch Unterhaltung ganz gut hin. Muss man definitiv nicht hören, aber war aus meiner Sicht wirklich nicht unbedingt schlecht. Also das, wer noch Minuten frei hat am Tag, der kann da mal reinhören. Das ist eigentlich gar nicht schlecht gewesen. So, Russisch Brot gab's auch. Ja, das ist ein Podcast, den konnte ich nicht abonnieren wegen dem Namen. Also, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn du Detektor FM bist, heißt, ja, wenn das Ding dahinter steht und dir fällt zur WM wirklich kein besserer Name ein als Russisch Brot, dann das kann ich nie abonnieren. Ich kann's einfach nicht. Das willst du mich unterstützen mit dem Abo-Knopf sozusagen? Nee, ja. Das geht nicht. Es gibt auch noch so von der Stuttgarter Zeitung einen Podcast, da komme ich vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Die haben sich, wie haben sich die denn nochmal genannt? Hoffentlich kommt das nachher noch. Da wurde irgendwie auf Madroschkas angespielt oder so. Also dieser Versuch, ständig irgendwas Russisches im Podcast-Titel mit einzubringen und dann noch vielleicht ganz einfallslos hier Russisch Brot, das stößt mich direkt ab. Also da geht schon gar nichts mehr für mich. So, ich scroll mal weiter. Ich hab auch noch weitere Podcasts abonniert, die jetzt natürlich vielleicht hier nicht auftauchen. Das bitte ich zu entschuldigen. Denn ich scrolle und scrolle und es kommt kein Podcast mehr, den ich jetzt gehört habe. Vielleicht sind sie auch einfach alle schon mittlerweile rausgefallen aus den Vorlieben der diversen Zuhörer. Übrigens, weil ich hier gerade drüber stoße, auch sehr zu empfehlen, der Werkself-Podcast. Gibt's bislang nur eine Folge mit Rüdiger Vollborn. Aber oh, cool. Super, super Folge. Rüdiger Vollborn ist natürlich toll. Ja, kann man auch ist mal. Wieder mein Lieblingsjahrzehnt, was die Fußballsache angeht. Das natürlich widerspiegelt dann. Schön, ja. Hat auch schöne Geschichten zu erzählen, also das kann ich nur ja, das, aber so einer fehlt uns doch auch wieder, ne? Das ist wieder so einer. Ach so, ein Typ meinst ja, du? Ja, ja, die sind doch alle so schön geföhnt heute und so und das ist noch einer, meine Güte, der hat noch Präsenz gehabt. Und jetzt sehe ich hier gerade auf Platz 100, da bin ja ich. Ja, guck mal. STR, der VfB Stuttgart Podcast, also den kann ich natürlich auch empfehlen. Zur WM gab es von mir nichts, aber dafür alles, was man wissen muss, was den VfB Stuttgart angeht. In der Tat. Noch ein Podcast, der mir nicht aufgefallen ist, auf Platz 101, WM-Podcast mit Philipp Lahm. Frage ich dich. Du bist also über Philipp Lahm, ne? Also Ich stelle mir gerade vor, ich meine, hast du da vielleicht mal reingeschaut, wenn Philipp Lahm auf dem Sofa irgendwo in Deutschland saß und interviewt wurde? Nein. Ja, es lohnt sich nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Podcast mit Philipp Lahm noch unterhaltsamer ist als das, was ich da sehen musste. Habe ich auch nicht gehört. Ja, aber ich meine, ist natürlich auch ein Zeichen dafür. Ich meine, wenn Philipp Lahm dann so durchgeht, ne, und ich meine, das macht ja jeder, der so einen Podcast macht, oder gehe ich doch mal die iTunes-Charts durch und guck, wo wir sind und sieht Übersicht STR. Ja, stimmt, das ist ein Statement. Ne? Ja, also, das stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Der hat bestimmt bei dir reingehört. Der hat ja auch Stuttgarter Stallgeruch, wie man so schön sagt und so. Dass er sich da was abguckt, ja, das kann schon sein. Ja, wenn der nächstes Mal über Titten, Ärsche, sonst was redet, weißt du Bescheid. Moment mal, dieser Podcast, den ich da fabriziere, der ist hochjournalistisch. Also ja, Fakten. Ich wollte jetzt nicht STR damit runtersetzen, sondern Philipp Lahm noch tiefer setzen. Ich scrolle weiter. Ich sehe jetzt keine Podcasts, aber mir fällt noch einer ein, der auch ganz fürchterlich war. Podcast-Bashing ist auch was richtig Tolles, aber das muss ich sagen. Und zwar immer Hertha. Der eigentlich ist natürlich ein Hertha-WSC-Podcast. Aber guter Titel. Ja, aber so auf diesem Niveau ist dieser ganze immer Podcast. Hertha. Und Potschow, pass auf jetzt. Ich oder jeder Hörer, ja, bitte hört in 3-4 dieser WM-Folgen rein. Die gehen irgendwie nur 6-7 Minuten. Aber wenn irgendjemand jemals WM-Euphorie verspürt hat und er hat eine dieser Folgen gehört, hat er sich danach das Leben genommen. Das schwöre ich dir. Es ist, also man kann wirklich nicht unmotivierter und also so lustlos und weiß nicht, das ist, also das müssen die schlimmsten Partymuffel überhaupt sein, die diesen Podcast aufnehmen. Das, was ich auch ganz fürchterlich fand, einer der Kommentatoren hat dann das Intro selber eingesprochen und seine Stimme so mit einem russischen Dialekt überlegt. Also das ist, nee, geht gar nicht. Also das war auch ganz, ganz, ganz schlimmes Gelaber da. Das konnte ich mir nicht anhören. Ich habe mir aber trotzdem ein paar Folgen natürlich reingezogen, weil natürlich, die relativ kurz sind und ja, man möchte ja so wissen, was die anderen so alles machen. Ja, ja, natürlich, know your enemy, das ist meine Rede. Mehr finde ich jetzt hier gerade nicht. Jetzt gucke ich mal noch bei mir hier bei Overcast, mein Podcast-Client der Wahl, ob ich da noch irgendwas finde. Steilvorlage von der Süddeutschen Zeitung habe ich noch angehört, das fand ich auch sehr gut. War auch hochwertige Gespräche, kam mir fast ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also da hätte ich mir mehr Folgen gewünscht. Ich hoffe ein bisschen, dass die Süddeutsche Zeitung mit Steilvorlage nach der WM weitermacht, so ein bisschen über die Bundesliga spricht. Auch eher kürzere Folgen, so eine halbe Stunde. Aber sind halt richtige Journalisten, merkt man, da passiert jetzt nichts Lustiges, aber informativ definitiv. WM-Studio von den Rocket Beans kann man auch noch erwähnen. War mir ein bisschen zu emotional von den Rocket Beans-Leuten. Tobi Escher natürlich wieder wundervoll. Und natürlich auch hier, na, sag doch mal, Günnisch, Ralf Günnisch. Auch der war sehr, sehr gut. Kann man auch immer wieder hören. WM-Studio von den Rocket Beans. Kann man auch mal so empfehlen. Ja, sonst war da nicht viel los, glaube ich. Colinas Erben habe ich erwähnt. Nö, da bin ich eigentlich durch mit meinen WM-Podcasts, die ich mir da so reingezogen habe. Und das Ende vom Lied ist letzten Endes, bleibt bei Dieter. Da bekommt ihr im Endeffekt und nichts, das, aber ihr habt auch nichts erwartet. Ja, man wird ja auch dann weniger enttäuscht. Das muss ja mal so, ich gehe ja auch an jede Party ran, ich erwarte nichts und werde trotzdem enttäuscht. Aber von daher. Bist du in deine Partys? Ja, klar. Du musst dich mal locker machen, Pocho. Ja, ich bin so locker, ich schwimme schon, so locker bin ich. Aber stimmt, ich habe ja neulich geschrieben auf Twitter, dass ich, also ich habe ja auf Twitter einfach mal einen rausgehauen und gesagt, ich kenne keine Drogendealer. Ja, ich hab gelesen drunter, wie schön hier die Leute geschrieben haben. Ja, da bin ich aber stolz auf dich. Ja, und ich dachte, dass ich irgendwie eine DM krieg, so, Junge, was brauchst du? So, nein. Alle sagen, hey, cool, dass du keine Drogen nimmst. Ja, und ich denk so, Alter, das ist nicht das Ding. Es liegt nicht daran, dass ich so moralisch drauf bin und keine Drogen nehme. Nein, es liegt daran, dass ich wirklich niemanden kenne, der mir welche verkaufen könnte. Aber naja, ich komme einfach nicht weiter mit meinem Drogenproblem. Bruder, spielst du lang? Ja, ich spiele überhaupt nicht mehr mit in der Drogenszene offensichtlich. Ja, und in keiner Jugendkultur. Aber anscheinend kommt es bei den Ladies ja an, die du damit direkt angesprochen hast. Das stimmt, ne? Bei den Ladies habe ich damit auf jeden Fall mal gepunktet, obwohl es gerade da nicht nötig ist. Also, tja, also sollten Drogendealer zuhören, schreibt mir doch mal. Ist doch so. Schreibt mir doch mal. Schick hier meine Adresse. Auf Twitter. Bei mir sind alle Twitter-Nachrichten verschlüsselt. So, Pocho. Ja. Eine Menge los in der Fußballwelt. Fußballwelt. Halbfinale, aber erstmal, oder? Wolltest du das nicht mal abfrühstücken? Ich habe jetzt mir überlegt, heute, es wurde ja schon wirklich jetzt genügend über diese Mannschaften gesprochen, die letzten Endes. Ja, pass auf, dann machen wir es ganz kurz. Ist es das Finale, was du sehen wolltest? Die Frage musst du noch ein bisschen konkretisieren, zu welchem Zeitpunkt. Also von den vier, die übrig sind. Ist es das Finale, das du sehen willst? Also zu Beginn der Weltmeisterschaft wäre das nicht das Finale gewesen, das ich mir gewünscht hätte. Mhm. Nach der Vorrunde war so mein Bauchgefühl, dass eigentlich die, jetzt muss ich überlegen, ja, doch die Kroaten und die Belgier so mit das Geilste an Fußball geliefert haben. Mhm. Und da hätte ich mich mit so einem Finale doch durchaus anfreunden können. Okay. Das war ja auch möglich. Und jetzt so über den ganzen Turnierverlauf hinweg gesehen, würde ich dann schon sagen, dass ich mich sehr für Frankreich freue, was natürlich so ein bisschen an Benjamin Pavard liegt. Muss ja, ich klar, sagen. Kann ich verstehen. Klar. Rein vom Spielerischen her. Da komme ich gleich auch noch zu, zum Thema. War es jetzt für mich nicht so der Megahammer. Und gestern war es dann bei mir eher so, dass ich den Engländern die Daumen gedrückt habe. Mhm. Weil die Engländer, vor allem die Fans, das haben, was ich mir wünschen würde, dass es ja hier im deutschen Fußball dann auch mal so gehen würde. Nein, dieses, du musst das an. Ja, da wirkt das halt so, als ob die wirklich sich freuen auf die Länderspiele und das, weißt du, das wirkt ein bisschen crunchier als bei uns hier in Deutschland. Ja. Das ist einfach, also pass auf, das ist eine emotionale Verbindung da. ich sag dir ganz ehrlich, wie es bei mir war. Ich habe auch den Engländern die Daumen gedrückt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Spielleistung oder sonst was von den Kroaten despektierlich finde. Ich habe das in der in meiner ortsansässigen Pizzeria gesagt, dass ich den Engländern die Daumen drücke. Jetzt meiner richtig aufs Maul gekriegt. Ohne Scheiß. Von einem Italiener oder was? Nee, von einem da sitzenden Kroaten. Sag mal. Und ich würde übrigens, oh Potsch, da muss ich dir kurz eine Parade fahren. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe mal von einem Kroaten voll eine geknallt bekommen. Mhm. Und zwar während der EM 1996. Oha, in Frankreich? Nee, das war in England. In England. Da gab es ein Spiel, ich weiß gar nicht, welches das war, im Viertelfinale oder so, Deutschland gegen Kroatien. Mhm. Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Deutschland. War das England, mit Davor Šuka, ne? Also 98 war auf jeden Fall Davor Šuka der große Checker. Campano, ja. Wie das jetzt 96 war, kann ich dir gleich sagen. Also es gab auf jeden Fall dieses Spiel, das sehe ich hier schon mal. Es war wohl ein, shit, steht ja jetzt gar nicht hier dran. Ach ja, doch, Viertelfinale. Deutschland gewann es 2-1. Davor Šuka hat sogar ein Tor geschossen. Mhm. Und das war sogar damals, das war der Ausgleich. Ich dachte, das wäre der Führungstreffer gewesen. Und Matthias Sammer hat das 2-1 in der 59. Minute gemacht. Und in dem Moment. Mit der 6 damals, Matthias Sammer, das weiß ich noch. Gut. In dem Moment habe ich eine geknallt gekriegt, da habe ich mich total gefreut und habe den Kroaten immer mit abfälligen Gesten klar gemacht, dass das hier heute nichts wird. Mm. So. Du warst damals ja auch fast volljährig. Ne? Ich war 16. Ja. Und dann ist er über die, habe ich erzählt, dass ich das Spiel im Kino gesehen habe? Nein, das hast du nicht. Also, das sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm. Also es lief in einem ortsansässigen Kino und irgendwann ist dann der Typ, der vor mir saß, über die Sitze drüber gesprungen und hat mir einfach voll eine gelatscht. Voll im, zu Recht, muss man leider Gottes sagen, weil ich mich da wirklich verhalten habe wie Rotz im Ärmel. Mhm. Und das ist meine Kroatien-Geschichte, die mir immer so ein bisschen nachhängt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Kroaten nicht ganz so die Daumen gedrückt habe. Und ich musste daran denken, weil du eben jetzt erzählt hast, dass auch auf dich in Kroate losgehen wollte. Genau, richtig. Und wie gesagt, ich habe den Engländern da so ein bisschen Entschuldigung, die Daumen gedrückt, auch aus dem Grund, weil ich da ja doch ein bisschen anglophil bin, jetzt nicht mit dem ganzen Brexit-Gedöns und so weiter, sondern einfach nur auch von den Leuten, die da leben. Und wenn ich da Urlaub gemacht habe, beziehungsweise Zeit verbracht habe, war das immer eine tolle Zeit. Darum bin ich da ein bisschen anglophil. Hab damit ein bisschen geliebäugelt, dass die ins Finale kommen. Klar, die Franzosen stehen weiter vorne an. Auch aus dem Grund, weil ich kann das total verstehen, wenn da ein Spieler aus meiner Mannschaft spielen würde, würde ich das genauso abfeiern. Ich hätte auch nichts gegen den Finale Belgien-England gehabt. Ja, aber es war abzusehen, dass Frankreich ins Finale kommt, dass Kroatien jetzt da reinkommt. Meine Güte, durch die ganzen Verlängerungen, wo die sich durchgeschleppt haben, das ist schon krass. Aber ich drücke dann im Finale, sage ich jetzt auch abschließend dazu, dann auch mal meine Daumen. Für die Franzosen. Ja. Ja, ich tendiere, also wenn Pavard nicht bei Frankreich spielen würde, würde ich den Kroaten die Daumen drücken. So Underdog-mäßig? Ne, nicht nur das. Moment. Bei mir auch. Das gibt's ja gar nicht. Hier hat mir irgendjemand was ins Wasser getan. So, ich glaube eher, dass es daran liegt, dass der Zombie-Virus langsam um sich steckt. Ja, da bin ich gewappnet gegen. Ja? Ja, glaub schon. Das ist denn alles da? Ich habe hier so eine Schwimmbrille. kann schon mal nicht schaden, kann man mir nicht ins Auge pieksen. Das habe ich nämlich als großer Wrestling-Fan gelernt. Das ist auf jeden Fall mal ein Move, der kann richtig den gilt ziehen, es zu verhindern. Ja. Und dann halte ich mir einfach immer mit einer Hand hinten das Po-Loch zu, damit ich da nicht was reinstecken kann oder so, weil das würde mich auch in meinem Bewegungsablauf definitiv behindern. Auch so ohne den Stock im Arsch sozusagen. Du weißt du übrigens, dass es früher meine Frau und ich hatten früher das Megaspiel, dass wenn wir nach Hause kamen und die Treppen nach oben gegangen sind, dass dann der vorne lief, immer von dem, der dahinter lief, in Po gepiekt wurde. Ja, also das ins Arschloch praktisch, kann ich mal so sagen. Und das war dann irgendwann so, dass ich wirklich wedelnd hinten an meinem Po entlang versucht habe, diese Angriffe zu unterbinden. Und meine Frau ist auch mal in eine Blume gestürzt, als sie sich zu verteidigen versuchte. Und es gelang ihr zwar, den Po-Piekser zu verhindern, aber sie flog dann in eine Pflanze. Das hatte zur Folge, dass sie einen riesigen blauen Fleck am Rücken hatte. Ja. Und alle dachten, du hättest sie verprügelt. Ja, das würde ich nicht machen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Niemals. Nee, also, wo waren wir jetzt stehen geblieben eigentlich? Pavard. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass natürlich mein geliebter Benjamin Pavard bei den Franzosen kickt, bin ich irgendwie, ich will halt für Benjamin Pavard, dass er diese Weltmeisterschaft gewinnt und als Weltmeister nach Stuttgart kommt, wenn es auch nur für ein paar Tage ist. Ah ja, sagen wir mal, vielleicht zieht die Stuttgarter das wirklich durch, dass er da noch ein Jahr spielt. und dann halt für die 35 Millionen geht, scheiß drauf. Ne? Das ist eben so diese Rechnung, ich habe dazu auch was im SDR-Podcast gesagt, kann ich jetzt hier nochmal kurz sagen, das Ding ist, was du ja erstmal überhaupt wissen musst, gibt es einen Verein, der jetzt bereit ist, 65 Millionen hinzulegen? Gibt es. Ja, das ist eine Spekulation. Ich sage mal, natürlich ist es eine Spekulation, aber mach von mir aus eine Hashtag Dieter fragt Community daraus, wie viel denken, dass das bereit sind zu, dass es dafür Vereine gibt. Ich glaube das schon. Ich glaube das schon, aber es ist halt nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich jemanden gibt, der so viel Geld bezahlen möchte. Ja. Wenn jetzt jemand bereit wäre, 45 Millionen für ihn zu bezahlen, dann sage ich, nö, dann soll der hier noch ein Jahr spielen. Ja. Bei 65 Millionen musst du diesen Deal jetzt abschließen, aus meiner Sicht. Okay, das sagst du so, wie es ist, mit der Erinnerung an deinen Verein. Das ist ganz klar. Ich sag dir aber, wie es ist, wenn wie Gladbach das jetzt mit Xhaka ja sozusagen ähnlich gemacht hat. Bei Stuttgart, und darauf wollte ich ganz kurz noch hinauskommen, weil ich die Diskussion mit meinem besten Kumpel auch hatte, der Köln-Fan ist, ne? Auch das muss ich als Information dazu sagen. Ein schönes neues Trikot. Ja. Auf jeden Fall sehen wir es beide so, dass, und ich weiß, das willst du jetzt nicht hören und das wirst du auch die ganze Saison nicht hören wollen, aber wir sehen Stuttgart wirklich mit der Transferpolitik und mit dem, was da so im Moment entsteht, nächste Saison, als eine Überraschung, die doch auf dem dritten oder vierten Tabellenplatz enden kann. Und darum sage ich dir, warum soll Pavard gehen, wenn er noch ein Jahr da richtig jetzt auf Top-Niveau spielen kann? Geht er dann für 35 Millionen fest zu wem auch immer, zum englischen Top-Club und kann da die Karriere starten, mit denen er losgeht? Und das sieht man in Stuttgart ja auch genauso. Reschke hat ja das gesagt, dass er das so sieht. Das ist ja völlig legitim. Und ja, das finde ich gut. Diese Art und Weise, da ranzugehen, ist die absolut richtige. Und darum glaube ich, und ich sehe im Moment, wenn ich so eine Prozentangabe setzen müsste, ich sage 75%, dass Pavard noch ein Jahr in Stuttgart bleibt. Reschke hat sich schon so eine kleine Hintertür offen gelassen. Ja, klar. Also er hat natürlich zuerst immer wieder mehr oder weniger dementiert, dass Pavard jetzt 2018 gehen wird. Aber er hat halt jetzt ein paar Mal so angedeutet, wenn Benjamin Pavard nach Stuttgart kommt, möchte man sich zusammensetzen und dann will man sozusagen das Feuer neu entfachen. Also man möchte den Spieler wieder heiß darauf machen, nochmal ein Jahr in Stuttgart zu bleiben. Und das klingt für mich ja schon so ein bisschen danach, dass es da schon Signale gab und sei es nur vom Berater, dass dieses Feuer nicht mehr ganz so brennt und dass man sich da vielleicht eher umorientiert. Und ich meine, wie gesagt, wenn du dann wirklich 30 Millionen mehr bekommst für ihn, dann musst du den Deal deswegen jetzt abschließen, weil es rein wirtschaftlich fatal wäre, ihn jetzt dann halt, weißt du, nur wegen dieser einen Saison noch zu halten. Also so sehe ich es. Ja, aber die Frage ist, für den Spieler würde ich sogar als deutlich besser empfinden, wenn er noch eine Saison hier spielt, gerade nach diesem Turnier. Ja, er hat jetzt eine verkürzte Vorbereitungszeit. Er muss sich bei einem neuen Verein vermutlich auch erstmal durchsetzen. Ist ja nicht so, dass wenn du zu einem absoluten Top-Club in Europa kommst, dass es da keine anderen Innenverteidiger gibt. Er muss sich ja auch erstmal dann bei einem neuen Verein akklimatisieren. Und das macht die Sache ja nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher, aber da sage ich mal so, das wäre jetzt mein kleinstes Problem. Aber das kann natürlich auch. Außer natürlich, es kommt das Angebot, wie ich auch in letzter Ausgabe schon gesagt habe, von Paris Saint-Germain. Dann kann er gehen. Das ist nicht das Problem. Das darf man nicht unterschätzen, weil er kommt eigentlich so eher aus ländlichen Gefilden. Also, ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist trotzdem das Heimatland. Ja, das mag sein, aber es ist. Oder meinst du, dass die Verbundenheit zu Stuttgart dadurch größer ist, dass er eher vom Ländle kommt? Nicht die Verbundenheit. Aber es ist vielleicht leichter, in einem eher so dörflichen Umfeld. Ist es ja auch nicht in Stuttgart, das ist ja kein dörfliches Umfeld. Das ist schon, Stuttgart ist schon, ja, das ist keine Metropole. So ja, nee, kann schon sein. Aber Paris ist da schon noch was anderes. Also es wäre mit Sicherheit für ihn leichter, in Frankreich Fuß zu fassen, als zum Beispiel in Madrid oder Barcelona. Mhm. Würde ich mal so vermuten. Aber genau. Auch da hast du das Problem, dass du zwei absolute Top-Verteidiger hast. An denen musst du erstmal vorbei. Und wie gesagt, mit der verkürzten Vorbereitungszeit, mit der Umstellung vielleicht dann auch vom Spielsystem, weiß ich jetzt ja nicht, wo er hinwechseln würde, das kann auch mal nach hinten losgehen, muss nicht. Es kann auch super funktionieren und er wird zum besten Innenverteidiger aller Zeiten, kann auch funktionieren, aber ja, also wenn ich eh mehr oder weniger die Möglichkeit habe und die Freigabe vom Verein ein Jahr später zu wechseln, wäre es vielleicht gar nicht so blöd, noch ein Jahr zu bleiben, seine Aufgaben weiterhin so gut zu erfüllen und dann eben den nächsten Schritt zu gehen. Also Ich bin da jetzt auch etwas entspannter, dadurch, dass Bart Stuber nun doch in Stuttgart bleibt. Das ist eine ganz wichtige Personalie gewesen für mich, weil beide Spieler, beide Innenverteidiger hätte ich ungern verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, klar. Aber so kann ich eher damit leben. Es sieht ja so aus, dass der attraktive Innenverteidiger der Borussia wechseln wird. Stimmt. Vestergaard auf dem Sprung, auf dem Galopp nach England. 20 Millionen im Gespräch. Mhm. Ne? Aber dafür kriegen wir da angeblich diesen neuen Top-Stürmer. Das Ding ist aber bei Vestergaard, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen, glaube ich, für Gladbach. Ja, also nicht nur, weil ich sehe das auch nicht so positiv. Ich sehe das nicht so positiv. Soll der Elvedi dann nach innen rücken? Okay. Ne? Und dann soll es ja so sein, dass da gegebenenfalls der neu geholte Österreicher, der da jetzt kurz vor Schluss runtergeflogen ist, dann auf der linken oder rechten Seite, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube auf der linken Seite dann... der Schweizer meinst du da, den... Schweizer, Lang, Lang oder wie er heißt. Lang, wa? Ja, genau. Dass der dann die Seite dicht macht. Muss man abwarten, wie sich das entwickelt, klar. Aber, um das Thema auch nochmal rund zu machen, es ist noch viel Rochade überall, also da ist noch nichts fest. Na, ich habe heute gelesen, dass der Transfer wirklich jetzt kurz davor steht, dingfest zu werden. Also der von Vestergaard nach Southampton, glaube ich. Southampton, ne? Oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es jetzt immer wieder so am Rande ein bisschen verfolgt. Mhm. Aber da habe ich so gedacht, Mensch, da geht aber wirklich ein Mann, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerne abgeben, wenn ich... Es ist immer schwierig für mich, weil ich habe immer eine Verbindung zu den Gladbacher, besonders zu den Gladbacher Verteidigern. Ich hatte eine unglaubliche Verbindung zu Stranzl, der jahrelang mein Lieblingsspieler bei der Borussia war. Und wenn jetzt schon wieder so eine Schaltzentrale, so ein Turm da weggeht, ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Ich weiß sowieso nicht, wie ich an diese Saison rangehen soll als Gladbach-Fan. Für mich ist das immer noch im Moment ein ziemliches Tabula Rasa da im Moment. Ja, bei Hazard muss er ja auch noch ein bisschen abwarten, was jetzt da letztendlich passiert. Ja gut, dann geht er halt. Wenn er geht, dann geht er für viel Geld. Und das ist okay, dann weg damit. Ja, Max Eber so weh. Hat ja ein paar Mal gesagt, er möchte so ein bisschen auch abwarten, was so passiert, wenn die Engländer ihr Transferfenster schließen Anfang August und hofft da vielleicht den einen oder anderen Spieler noch verpflichten zu können. Ist natürlich auch ein bisschen zocken, gerade wenn du dann wirklich solche tragenden Spieler verlierst wie einen Vestergaard oder einen Hazard. Das musst du natürlich erstmal kompensieren. Und die Spieler, die ihr bislang geholt habt, ist sehr durchschnittlich, ja. So, also ich meine, der Lang, der macht mir dann schon noch ein bisschen mehr Mut. Ich weiß nicht, der Bennett, der wird wahrscheinlich nicht gleich... Nee, der wird nicht spielen direkt. Ja, der wird wahrscheinlich erstmal bei der zweiten Mannschaft auflaufen. Und der neue Stürmer da ist, glaube ich, auch eher was für die Zukunft, den ihr von Kaiserslautern geholt habt. Ja, das sowieso. Ja. Aber der von Nizza jetzt, das muss man abwarten. Ich kenne den Mann. Ich habe auch mal so geguckt, die Daten sehen ganz ordentlich aus. Aber man kann es natürlich schwer einschätzen. Es ist in Gladbach in letzter Zeit, was Stürmer angeht, halt so eine Seuche auch. Weißt du, darum ist es auch unglaublich schwer, als Fan da wirklich was zu sehen, was da passieren kann. Weißt du, du hast da einen Stürmer, holst die für viel Geld oder für damals viel Geld, was ja heute nur noch Peanuts sind. Und siehst sie dann zwei Jahre später in der Champions League treffen, das ist dann komisch, ne? Ja, Muto war noch im Gespräch, sehe ich gerade bei euch, aber das hat sich, glaube ich, auch wieder erledigt. Jan Sommer bleibt auf jeden Fall. Soweit ich weiß schon, ja. Ist das, weil das stimmt, das Gerücht gab es auch mal. Ja. Das wird interessant zu sehen sein, aber ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Du hast gefühlt vom Platz 8 bis Platz 18 10 Vereine, die da komplett jede Position einnehmen können. Position einnehmen können. Und da sehe ich Gladbach auch so ein bisschen drin. Mhm. In dieser großen Gruppe, Gegend. Sagen. Nennen wir es einfach mal große Gruppe. Ja. Ne? Natürlich kann es auch nach oben raushauen, dass die dann Fünfter oder vielleicht sogar Vierter werden, aber Vierter wäre schon eine Riesenansage. Ich meine, ihr habt ja keine schlechte Mannschaft. Herr Zakaria, Kramer. Aber, nein, natürlich nicht. Aber Kramer zum Beispiel muss jetzt auch richtig explodieren, ne? Da muss jetzt mehr kommen, das stimmt, aber die Verteidigung, ich sehe das jetzt hier gerade, da hast du dann den Ginter, den Elvedi, hast du gesagt, zieht er nach innen. Ja. Und dann wird es aber auch schon eng. Da hast du noch Florian Mayer und Luis Baier, sehe ich, die sind von der eigenen Jugend. Ja. Da weiß man auch nicht, was einen erwartet. Der Oscar Wendt, ist wie sieht es eigentlich da aus? Hat sich die Verletzungsproblematik bei ihm erledigt? Oder ist der wird halt auch immer älter, ne? Aber ich finde ihn immer noch gut und der soll auch weiter spielen. Also. Was ist mit diesem Andreas Paulsen? Kannst du zu dem irgendwas sagen? Kann ich nicht. Auch für 4,5 Millionen. Ist ja genau, so da wenig. War schon ein bisschen Geld im Rollen und so weiter. Es wird auch viel sich davon versprochen, so im Gladbacher Umfeld, wenn man das mitbekommt. Aber ich persönlich kann jetzt nicht dazu sagen, das ist ein Spieler, der unglaublich das und das reinbringt in die Mannschaft. Kann natürlich sein, kommt mit Vorschusslorbeeren, muss man abwarten. Janschke ist weg vom Fenster, oder? Ah ja, gut, der Toni, ne, der gehört halt noch zum Inventar wie ein guter Zeugwart, ne? Aber da wird er lang dann wahrscheinlich. Ah ja, das ist, ich glaube, das sind halt Spieler, die ähnliche Schicksale wie Tobi Levels und sowas haben. Die Verträge laufen dann irgendwann aus und wer dann halt nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit halt dann gehen. Ja, aber da steckt, also wenn ich jetzt gerade das Mittelfeld von euch so sehe, da steckt schon theoretisch eine ganze Menge Potenzial drin. Also ja, das momentan hängt das halt irgendwie so ein bisschen alles durch. Also wenn ich überlege, welche Entwicklung der Patrick Herrmann genommen hat, da hätte ich drauf gewettet, dass der jemand ist, der wahrscheinlich, wenn er Gladbach verlässt, dann eher zu einem besseren Verein geht. Jetzt ja, aber er soll ja damit Bremen rechnen, gehen, ne? Ja, okay. Dass er zu einem, ich sage jetzt mal, schlechteren Verein in Anführungsstrichen geht. Traoré, wenn er fit ist und spielt, ist das auch eine Maschine, aber ja, ist auch ein leidiges Thema in Gladbach. Klar, Hazard wird wahrscheinlich gehen. Johnson hat mal 2-3 gute Jahre gehabt. Ja, es ist jetzt nicht so scheiße, aber es könnte fühlt auch besser sich, sein, ne? Ja, es fühlt sich so an, als ob da eine kleine Ära zu Ende geht. Es ist schon. Ja, es fühlt sich nach Umbruch an, aber das Problem ist, da passiert ja auch ähnlich nichts und da können wir auch direkt den Bogen schlagen zum DFB hin. Da sitzen halt wirklich Leute, die in ihrer Position sitzen und denen geht's gut da und, es wird ja auch ein Dieter Hecking nicht angezählt. Er wird ja nicht mehr angezählt. Ne? Ich glaube, es gab schon die Überlegung, machen wir mit ihm weiter oder nicht, weil dafür spricht zumindest, dass man diese Vertragsgespräche, die ja eigentlich angekündigt wurden, erstmal im Sande verlaufen sind jetzt. Ja, erstmal stillgelegt hat. Was ich auch okay finde. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass der wirklich performt hat in der Rückrunde mit seiner Mannschaft. Also von daher finde ich das schon gut, was Max Eberl da gemacht hat. Aber wahrscheinlich wird man geguckt haben, was gibt es so an Trainermaterial. Ja, eben, das ist doch und das zweite da passt Problem. Keiner. Ja. Was man halt dem Hecking immer wieder nachsagt, also was ich wirklich immer wieder gehört habe, ist, dass der irgendwann an so einen Punkt kommt, wo er die Mannschaft einfach nicht mehr weiterentwickeln kann, wo er an seine Grenzen stößt. Also der hat immer einen gewissen positiven Ansatz, das funktioniert 1-2 Jahre und dann ist Feierabend. Ja. Das von mir schon oft zitierte Buch von Robert Enke, ja, das greift, er greift das Thema da nämlich auch auf und sagt auch, als er da in Hannover war, war es halt irgendwann so, die haben ja sehr, sehr gut gespielt unter Hecking und dann schlug das auch so ein bisschen um und sie hatten sehr, sehr große Probleme. Und da war es halt dann auch einfach so, dass die Mannschaft, ja, das hat halt alles nicht mehr so richtig funktioniert. Seine Ansprachen und dieses Schleifertum, das er ja auch an den Tag legt, das hat dann eher Leute abgeschreckt. Und ich hoffe mal. Ja, es wird aber kontraproduktiv irgendwann. Ja, ich hoffe mal, dass das bei euch nicht so kommt, weil. Ja, hoffen tue ich es auch, aber es kann natürlich, ich kann da schlecht an die Saison rangehen und sagen, eine Prognose stellen. Also ganz schwierig im Moment noch. Ich denke die ganze Zeit, Mensch, warum erkennt denn keiner das Potenzial von Hannes Wolf? Ja, das ist absolut richtig. Ich habe mit meinem besten Kumpel drüber gesprochen und genau das hat er auch gesagt. Ich hatte ja Hannes Wolf so ein bisschen vor der Anfangsverpflichtung beim FC gesehen, um ehrlich zu sein. Weil er da die Möglichkeit gehabt hätte, dann einfach auch in der zweiten Liga mal eine Mannschaft so wieder von genau so zu formen und wie er das gemacht hat. Jetzt hatten wir letztens das Thema, warum geht er nicht nach Gladbach? Die Frage ist, ob da überhaupt Interesse bestehen würde, ob er das tun würde. Ja, vielleicht schon, aber in Gladbach ist das Thema durch. Ich denke, da hat sich Eber relativ klar positioniert und ja, da wird jetzt erstmal nichts passieren. Da wird jetzt abgewartet, wie die ersten 5, 6, 7 Spiele laufen. Ja, und wenn das total krachen geht, dann würde ich behaupten, war es das für Hecking. Und da musst du halt gucken, was du kriegen kannst. Ja, schwierige Situation in Gladbach. Kann auch funktionieren, weil im Prinzip haben sie gute Spieler, die aber dann eher so von der Formkurve langsam nach unten zeigen. Aber ja, wer weiß, vielleicht gelingt ihnen ja ein ähnliches Kunststück wie den Russen. Ja, dass sie auf einmal die laufstärkste Mannschaft werden des Turniers und noch bis dahin ungeahnte Fähigkeiten irgendwo herauskramen können. Ja. Ich würde es dir wünschen, Pocho. Ja, ja. Ich würde es dir wünschen. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen, das Thema DFB, das Thema Bierhoff und Özil und etc. pp. Es, sage ich gleich dazu, es hat sich für mich auch schon fast so ein bisschen jetzt abgenutzt, weil natürlich jeder seinen Senf dazu. Ja, pass auf, ja. Das Ding ist folgendes. Ich habe nicht das Gefühl, dass der DFB ein Interesse hat, das Thema ordentlich zu behandeln. Also sprich auch Konsequenzen zu ziehen. Ja, das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Und dann komme ich in so eine Situation, wo ich mir sage, warum soll ich mich überhaupt darüber aufregen, wenn ich absolut überhaupt gar keine Bewegung sehe und nicht das Gefühl habe, dass man diese Aufregung, die ja jetzt nicht nur dann von mir käme, sondern auch von vielen anderen, dass der DFB bereit ist, da was zu tun, sich zu bewegen und was zu verändern. Ich habe das Gefühl, da sitzen wirklich Leute zusammen, die völlig die Bindung zu ihren eigentlichen Fans, ja, also so möchte ich sie jetzt uns mal alle bezeichnen, verloren haben. Ja, also da sitzt halt ein Oliver Bierhoff, und ich habe das auch auf Twitter geschrieben, der ein mittelmäßiger Fußballer war, der hat halt das Glück gehabt, dass er 96 dieses Golden Goal geschossen hat. Der ist in der Ära Fußball-Nationalspieler geworden, wo Leute wie Mario Basler in der Nationalmannschaft gespielt haben. Und ja, vor der WM, Paolo Rink. Ja, und vor der EM 96 als Heilsbringer galten. Ja, also das darf man ja nicht vergessen. Basler hat sich verletzt und hat man schon gesagt, Mensch, wie soll man das nur machen ohne Mario? Das ist, was völlig absurd klingt. Aber es war so, ja, so ähnlich. So, also der Bierhoff hat riesen Glück gehabt, dass er dieses Golden Goal gemacht hat oder erzielt hat. Und was er dann als nächstes gemacht hat, sagt eigentlich alles über Oliver Bierhoff aus. Nämlich, er hat dann erstmal einen Imagefilm, 1996 oder 97 war das dann, von sich machen lassen, von einer Werbeagentur. Mhm. Und mit diesem Imagefilm hat er dann versucht, Werbedeals an Land zu ziehen, was ihm ja auch gelungen ist, für Haare, also Haarwaschung. Naja, wahrscheinlich für irgendwie Wea-Gedöns, irgendwas, ja. Mhm. Aber da siehst du ja schon mal, wie so ein Oliver Bierhoff tickt. Ja. Ja, also sein im Moment seines größten Erfolges hat er nicht versucht, seinen Erfolg zu konservieren und vielleicht sich zu verbessern, sondern seine erste Amtshandlung sozusagen war, sich Werbedeal an Land zu ziehen. Ja, was damals, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger war, weil die Nationalmannschaft nicht so als der große Werbeträger bekannt war und auch nicht so angefragt wurde, wie das heutzutage der Fall ist. Und genau so hat er im Endeffekt seine ganze Karriere dann auch weiter bestritten. Er war ja lange Zeit wirklich nur dieses Werbegesicht, und irgendwann tauchte er dann bei der Nationalmannschaft auf und hat letztens. Und hat sich wahrscheinlich auch mit einem Imagefilm beim DFB beworben, ja. Ganz klassisch. Das kann gut sein, aber damals war es, glaube ich, fast so, dass es kein anderer machen wollte. Also es gab ja diese Phase, wo wirklich sich nicht unbedingt um diesen Job beim DFB gerissen wurde. Und jetzt siehst du halt, da sitzt ein Typ, der die ganze Zeit irgendeinen Charakter spielt und hat noch das Glück, dass er von Olli Welke und von Olli Kahn nicht wirklich richtig gefickt wird, auf Deutsch gesagt, sondern sie geben ihm immer noch die Möglichkeit, sich da irgendwie rauszuwinden. Weißt du, das ist halt auch das. Da möchte ich doch eigentlich, dass mal wirklich jemand sagt, nee, jetzt halt mal deine Fresse, du Dummsau. Ja, absolut. Und genau, sag doch, red doch mal Klartext. Du laberst hier eine Scheiße, du sitzt hier da und erzählst irgendwas. Warum passiert das nicht? Warum passiert das? Warum? Wir haben doch genug Leute mittlerweile, auch in den oberen Stellen von Unterhaltung und so weiter, aber die das eigentlich bringen können. Wer denn? Ja, weiß ich nicht, setz dich Bierhoff zum Böhmermann? Also erstens glaube ich nicht, dass er das machen würde. Das ist das Erste. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute das dann gar nicht so ernst nehmen. Also ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Reputation so als Sportjournalist, um so ein Interview führen zu können. Dann gebe ich dir recht. Wer denn? Das ist richtig. Ja, da fängt es halt schon an. Und dann hast du halt auch das Problem, dass ARD und ZDF natürlich auch davon profitieren, dass sie regelmäßig Nationalspieler und den Bundestrainer interviewen dürfen. Ja. Und du siehst ja auch diese ganzen Journalisten, was die mit sich da machen lassen bei dieser Weltmeisterschaft. Unfassbar, ne? Habe ich auch gesehen, ja. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe ja dieses ganze UFC-Thema und auch Pressethema da so ein bisschen mitgemacht. Nicht, dass ich da regelmäßig dabei war, aber man kriegt halt dann viel mit, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt. Ja, ich war bei ein paar Pressekonferenzen live dabei, und da ist es halt wirklich so, dass die Jungs schon, also die fordern dann schon auch Dinge ein, ja, Statements etc. So, jetzt sitzt du da bei der Nationalmannschaft, schon klar, dass es was anderes ist, und dir wird gesagt, wir präsentieren jetzt gleich den Kader, aber es gibt keine Nachfragen. Ja. Ey, da wäre ich gegangen. Ja, eben. Okay, dann fickt euch, tschüss. Weil was soll denn der Scheiß? Ja. Da wäre ich halt einfach gegangen. Was ist denn das für eine Pressekonferenz? Was ist das für eine Pressekonferenz, wo so was verboten wird? Das wäre schon das Alleinherrschertum. Das ist genau das, was. Und in dem Moment hättest du auch gar nicht darüber berichten dürfen. Hättest du sagen, okay, ihr wollt offensichtlich ja nicht, dass man darüber berichtet, es dürfen keine Fragen gestellt werden, dann macht das selber über Twitter und tschüss. Da hat natürlich keiner die Eier in der Hose, okay. Von mir, aus meiner Position heraus, natürlich auch leicht gesagt, ich muss ja schließlich auch keine Familie ernähren als Journalist, sondern ich kann ja einfach groß rumposaunen. Aber es geht dann noch weiter. Dann hast du bei der Weltmeisterschaft das Ding, dass sie das erste Spiel vergeigen. Dann wird mal kritisch nachgefragt. Dann fängt sich auf einmal an, so ein Affe wie Toni Kroos aufzuspielen und sagt, ja, Die wollten doch eh, dass wir alle rausfliegen, ja. Erstens das, die wollten, dass wir rausfliegen. Wo du als Journalist schon sagen musst, sag mal, du hast nicht ganz kapiert, was unser Problem war als Fans oder eben die deutschen Fans vor dem Publikum, die vom Fernseher sitzen, die wünschen euch nicht das Ausscheiden, sondern die wünschen sich, dass ihr einfach mal eine andere Mentalität auf den Platz an den Tag legt und vor allem wünschen die sich, dass wir wieder normalen Fußball sehen und nicht so eine Marketing-Kasper-Truppe, wie wir sie momentan sehen. So, da ging es aber danach noch weiter, dass es diese Pressekonferenz gab, wo die Journalisten einfach mal über eine Stunde warten gelassen werden. Also ich glaube 50 Minuten oder? Ja, 50 Minuten meine ich. Ja, mussten die da sitzen, bis irgendjemand vom DFB mal da rausgetorkelt ist. Begründung, Aussprache, Mannschaftssitzung etc. pp. Ja, auch das kann man, denke ich mal, ein bisschen besser organisieren. Also nicht nur organisieren, sondern den Leuten dann auch mitteilen. Mhm. Weil was ich danach gelesen habe, war ja, dass manche Journalisten das Problem hatten, dass sie irgendwie noch einen Flug kriegen mussten, weil sie an den nächsten Spielort sollten etc. Es gab halt dann solche Probleme, die dann für die Leute, die vor Ort sein wollten, mussten, wie auch immer, dann wirklich ein massives Problem war. Und auch da muss man sagen, so verhält man sich halt einfach nicht. Wenn du eine Pressekonferenz zu einer gewissen Uhrzeit ankündigst, okay, wenn der Spieler irgendwo sitzt, kann man machen, dann bring irgendjemand anderen, ja, der so lange befragt werden kann. So, aber das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit kritisiere, Ricky, dieses von oben herabsehende, wie die Leute sich fühlen im Moment. Die fühlen sich auf dem Thron. Ja, aber das unterstützen ja die Journalisten noch damit, dass sie den ganzen Scheiß mitmachen. Dann gibt's diesen Schwachsinn von SAP, wo sie irgendwie so eine Scouting-Software vorstellen bei einer Pressekonferenz, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, ey, das ist eine Werbeveranstaltung, was ihr gerade macht. Da sitzt irgendein SAP-Mitarbeiter und zeigt, wie cool er Videos von irgendwelchen Toren durch die Gegend schicken kann. Da muss doch ein Journalist mal sagen, Herr SAP-Mann, cooles Tool, Hammer. Freue ich mich schon, wenn das bei FIFA mit reingenommen wird in die nächste Konsolengeneration, sonst irgendwas. Super geil. Aber so richtig gut kann es ja nicht funktionieren, sonst würde man ja vielleicht nicht so überrascht davon sein, dass Mexiko dann komplett anders spielt, als man das je erwartet hat. Weißt ja. du, also so Dinge, das geht gar nicht aus meiner Sicht, dass du dich da hinsetzt und so eine Werbeveranstaltung durchziehst. Ja, aber das die merken es ja jetzt auch noch nicht mal. Das ist das Schlimme. Nö, die merken das auch nicht, sonst hätten sie doch reagiert. Ja, aber da fährst du dann erstmal in Urlaub 4 Wochen. Stell dir mal vor, du machst auf deinem Job, baust du richtig Scheiße. Nicht so, dass irgendwie Leben gefährdet werden oder sonst was. Aber du baust richtig Scheiße. Sagen wir mal, du fährst vor irgendwo falsch hin oder sonst was. Ich widersprechen, weil ich glaube, dass du kannst einen normalen Job nicht mit dem Job vergleichen. Ja, aber es sollten doch die gleichen Grundwerte sein, oder? Sollte, aber das ist nicht so. Aber was du machen kannst, ist natürlich, dass wenn du dich im Vorfeld in einer gewissen Art und Weise präsentierst, dass du danach auch so viel Eier in der Hose hast und die Verantwortung dafür übernimmst und nicht irgendwelche Leute aus deiner Mannschaft rauspickst und die vorschiebst. Ja, da mache ich jetzt noch gar nicht dieses Rassismus-Thema auf, dass man den Özil jetzt mehr oder weniger da ans Kreuz nageln möchte, weil der halt das einfache Opfer ist. Aber weißt du, ich meine, da hat man doch die Eier in der Hose. Ja, wenn man vorher sich hinsetzen kann und sagen kann, ey, das Thema ist für uns beendet, was hätten wir noch anders machen sollen, ja, dann könnte man sich auch einfach hinstellen und sagen, wir haben das damals falsch beurteilt, ja, weil das ist der einzige Weg, wie du vernünftig mit der ganzen Situation umgehen kannst, ja. Aus meiner Sicht, dass man sich hinsetzt und sagt, wir haben das damals falsch beurteilt, das war ein Fehler, unter Umständen hätten wir vielleicht anders mit dem Thema umgehen sollen, das geben wir hier jetzt zu, ich würde das komplett offen lassen, ob es jetzt gut gewesen wäre, Özil mitzunehmen, ist doch scheißegal. Ja, ich hätte dazu überhaupt nichts mehr gesagt, wenn es eine Nachfrage gegeben hätte, wäre es vielleicht besser gewesen, Özil zu Hause zu lassen. Dann kann man das auch mit irgendwelchen Ausflüchten umgehen und sagen, ja, man hätte einfach komplett anders damit umgehen müssen. So, also weißt du, die können sich ja herauslavieren, das können sie ja sehr gut. Ja? Aber sich da hinzusetzen und dann im Endeffekt noch in dasselbe Horn zu blasen, das mittlerweile 17,5% aller Deutschen offensichtlich blasen, das sage ich jetzt, weil es ja da die neuen Umfragen gibt zum Thema AfD, und Mesut Özil da wirklich an die Wand zu nageln und eine Stellungnahme zu fordern von dem Idioten von DFB-Präsident mit seinem Birnenkopf da, weil das ist der nächste Kasper, der da rumrennt. Das ist der Oberkasper. Das Schlimme ist, ich kann mich gerade gar nicht richtig konzentrieren auf das, was ich sagen will, weil mich das alles so abfuckt. Also, Grindel ist der Oberkasper. Der muss weg. Das muss doch mal einer verstehen, dass dieser Politiker da weg muss. Ich verstehe auch gar nicht, dass es da überhaupt nicht so einen Aufschrei von der Presse ausgibt, ja, dass die praktisch, das muss ja so ein bisschen über Bild und Kicker und sowas kommen, dass man da wirklich den, ich sag jetzt sehr martialisch, den Kopf von diversen Leuten fordert. Ja. Und nach solchen Aussagen, die da getätigt wurden, wie von Grindel, muss man halt sagen, Junge, du hast deinen Job nicht verstanden. Du bist Repräsentant dieses Verbands und du hast auf ganzer Linie versagt. Exakt. Du hast auf ganzer Linie versagt und du nimmst jetzt den Hut. Ob der dafür Verständnis hat oder nicht, interessiert mich einen feuchten Scheiß. Du hast dich hier einfach zum absoluten Horst gemacht. Oder in dem Fall zum Dieter. So, und dann ist das Thema schon mal erledigt. Und da braucht es, da, deine Meinung interessiert mich da überhaupt nicht. So wie der DFB momentan dasteht, so weit weg von der eigentlichen Basis, sage ich jetzt mal, hat er seinen Job einfach nicht richtig gemacht als DFB-Präsident. Weil wenn du jetzt in den kleinen Vereinen mal darüber sprichst, was die für ein Verhältnis zum DFB haben, ja, dann hörst du mit Sicherheit Dinge, die so eigentlich in einem großen Verband nicht laufen sollten. Absolut, da absolut. Gibt's ja genügend Probleme, die nicht angegangen werden. Und da reicht's auch nicht, ab und zu mal auf irgendwelchen kleinen Ascheplätzen rumzulatschen und einen auf Wink-August zu machen. Nee, da muss ein bisschen mehr passieren. Aber das sind auch wieder Themen, die jetzt eigentlich mit der Weltmeisterschaft nichts zu tun haben. Aber da hat er halt aus meiner Sicht komplett versagt, wie er mit den ganzen Themen auch im Nachhinein umgegangen ist. Und er ist halt auch jemand, der den Kopf hinhalten muss als Präsident. Ist absolut halt einfach so. Ja, eben. Er trägt die Verantwortung. Und wenn ich sage, ich möchte das Thema komplett aufarbeiten und eine Analyse machen zum Thema Ausscheiden der Nationalmannschaft. Um die ja, wann soll die denn kommen? In 4 bis 6 Wochen? Oder? Die soll erst kommen, genau, aber vorher schon festlege, dass der Trainer als Hauptverantwortlicher, der Teammanager als Mitverantwortlicher sich eigentlich keine Sorgen um ihre Jobs machen müssen, ja, dann muss ich halt auch wieder sagen, du hast deinen Job einfach nicht richtig verstanden und nicht richtig ausgeführt. Du kannst ja diese Meinung haben, dass die beiden nicht gehen müssen, aber ich würde es halt nicht schon vor der Analyse kundtun. Ja, absolut. Also das ist, ich versuche mich gerade auch irgendwie in so einen Rant reinzureden und merke aber, und das ist, glaube ich, das sagt eigentlich auch schon alles, dass es mich eigentlich gar nicht so sehr juckt, was um diese ganze Nationalmannschaft drum passiert. Nein, weil dieses Thema, weil sie halt so weit entfernt sind von dem, ja, was wir von ihr erwarten und was sie auch war und was sie auch mal sein wollte und naja. Ja, die ist ja nur noch ein Abziehbildchen. Dass es dir egal ist. Ja, klar. Wenn die morgen sagen würden, wir melden unsere Nationalmannschaft ab, ist natürlich Quatsch, aber ich sag jetzt mal so, ja, wäre es mir egal. Ja, und ja, dann gucke ich mir halt Frankreich an oder Spanien, keine Ahnung wen. Also ja, es fehlt mir nichts, null. Es fehlt mir keiner der Spieler, ja, weil das sind ja auch so Typen, ich kann... Da muss ich auch noch was zu fragen, bevor ich das vergesse. Und da möchte ich einfach nur eine kurze Antwort, ob du das auch ähnlich siehst. Warum ist es so, dass bei dieser ganzen Diskussion jetzt, dass nach der Aussage von Grindel, dass er eine Stellungnahme von Özil fordert und so weiter. Warum steht dann nicht mal ein Spieler, der Mitspieler der Nationalmannschaft auf und sagt, wie du es eben von der Presse gesagt hast, hör mal, fass dir mal einen Kopf, Alter, mach mal einen Kopf zu. Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe vielleicht, da sagte mein Kumpel gestern, und jetzt komm mir du nicht auch mit der Antwort, die sind alle im Urlaub. Nee, nein. Das kriegen die schon mit. Ne? Also, natürlich kriegen die das mit. Und es gab so leichte Pro-Özil-Bekundungen von Boateng zum Beispiel, der sich. Ja, gut, der hat ja auch nichts mehr zu sagen in der Nationalmannschaft. Ist ja auch egal, ob der was zu sagen hat oder nicht. Es ist mir eigentlich egal, wer das Maul aufmacht. Ja. Hauptsache, es macht jemand das Maul auf. Und es würde ja so ein Satz reichen wie: Wir verlieren als Mannschaft und wir gewinnen als Mannschaft. Ja. Und wir sind als Mannschaft dahin gefahren. Und also das war zumindest das Ziel, was man jetzt gehört hat, war ja, dass das nicht ganz so funktioniert hat mit die Mannschaft vor Ort. Ja. Aber das ist ja egal, das passiert in ganz anderen Teams auch und das gibt's halt dann auch manchmal. Und das ist auch übrigens okay, dass es sowas gibt. Das verurteile ich auch nicht, dass es plötzlich eine Krüppchenbildung gibt. Aber das muss halt ein Teamchef oder Teammanager und natürlich auch ein Trainer, die müssen das natürlich merken und dem dann entgegenwirken, indem sie diese Krüppchen einfach sprengen. Da müssen halt diverse Spieler zu Hause bleiben. So ist es dann halt. Ja? Wenn du nicht in die Mannschaft passt oder dafür Unruhe sorgst, fliegst du halt raus, egal wie gut du bist. Und da sind wir wieder bei dem Thema Leistungsprinzip. Wenn ich da als junger Spieler hinkomme, versuche alles zu geben und im Endeffekt dann vielleicht nicht mitfahre oder nur auf der Bank sitze, weil sich sonst irgendeiner der etablierten Spieler auf den Schlips getreten fühlt, dann, da fehlt die Motivation, da fehlt eben das, was wir eingefordert haben. Aber wie kann, das spielt wie gesagt, aber wie kann es sein, dass sich da keiner meldet? Warum? Ja, das ist, also es kann natürlich wirklich sein, dass jeder so ein Stück weit ein bisschen Schiss davor hat, was dann der Backlash ist von der ganzen. Ja, also Europa. Haben wir nur Pussys in der Nationalmannschaft. Ja, natürlich, also das kann man schon so sagen, weil wenn die, ich sag jetzt mal, benutze den Begriff von Oliver Kahn, Eier in der Hose hätten, dann würden sie sich mit Sicherheit anders positionieren. Aber es gibt dann ja auch immer wieder Medienberater beziehungsweise Spielerberater, die mit Sicherheit jetzt in dem Moment stark davon abraten, sich zu positionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wollen Spieler dazu was sagen, aber denen wird das dann vielleicht auch ein Stück weit eher ausgeredet und gesagt, halte ich da mal lieber zurück oder dergleichen. Aber ich sehe es wie du. Ich bin der Meinung, in dem Moment muss sogar der Kapitän vorangehen und sagen, Leute, das, was ihr da sagt, was ihr für Interviews gebt, ob das jetzt bei euch vielleicht anders gemeint war, als letzten Endes rüberkam, aber man kann es fast nicht missinterpretieren, wenn nur einer der Spieler... Das ist es doch, Spieler, genau das, die Aussage, Ricky, genau das, man kann es nicht missinterpretieren. Ja, aber und wenn ich dann Bier aufhöre, der in einem Interview sagt, ja, es haben zwar drei Leute gegengelesen, aber irgendwie fanden die das alle okay. Was arbeiten da denn für Menschen? Ja, erstens mal muss man dann fragen, ob es überhaupt stimmt, ob er da nicht gelogen hat, dass es so war, dass drei Leute das gegengelesen haben. Wenn es so war, musst du eigentlich die drei Leute gleich entlassen, weil dann sind die lesen es ja nicht gegen, nur damit sie irgendwie einen Wissensvorsprung haben, sondern das sind ja die Leute, die dafür sorgen sollen, dass genau sowas nicht passiert. Genau. So, und wenn das nicht richtig funktioniert, dann musst du die schon mal entlassen. Das ist schon mal das Erste, was ich machen würde. Wenn ich jemanden da habe, der das Ganze gegenliest und kommt zu dem Entschluss, hey, nö, hört sich ja alles super an in der aktuellen Situation, ja. dann beherrschst du deinen Job nicht. Weil jeder, der dieses Interview gelesen hat und diesen Satz gelesen hat, der hat sofort im Endeffekt gedacht, Alter, was geht denn mit dir ab? Also das ist bei jedem die Reaktion gewesen. Jedenfalls in dem Umfeld, in dem ich mich so rumtummel. So, aber wie gesagt, jetzt wäre es wirklich mal an der Zeit, dass sich da jemand positioniert, der auch ein gewisses Standing hat, da gebe ich dir recht. Ich könnte aber auch schon damit leben, wenn es jemand ist, der vielleicht nicht den großen Namen in der Nationalmannschaft trägt, ein Marvin Blattenhardt oder so, es wäre mir egal. Es wäre einfach mal ein Zeichen. Ja, aber es müsste schon ein Spieler der Nationalmannschaft sein. Wenn jetzt Lothar Matthäus auf einmal, der übrigens einen sehr klasse Konter mit der Springerpresse gemacht hat, ne, muss man ja lassen. Ich habe es gesehen, Battle of the Hurensöhne war. Ja, ich weiß, aber war trotzdem gut. War eine gute Aktion. Nee, sag ich, war keine gute Aktion, auch weil Lothar Matthäus ein Arschloch ist. Ja. Fertig. Und der hat auch irgendjemand, der ihm das wahrscheinlich gesteckt hat. Irgendein, ja, das Gagschreiber auf jeden Fall. Oder so. Und ja, der, na klar. Es gibt Leute, die den gönne ich nichts, noch nicht mal ein Lacher. Und Lothar Matthäus ist auch so ein Typ, dem gönne ich nichts. Okay. So. Und der Bildzeitung auch nicht. So. Aber zurück zu dem Thema, warum keiner der Spieler das Maul aufmacht und offen und ehrlich darüber spricht. Vielleicht, weil sie natürlich auch noch so ein bisschen Nationalspieler bleiben wollen. Und naja gut, aber es ist ja will man nicht als Mann und als deutscher Fußballspieler, jetzt mal abgesehen von der Nationalmannschaft, will man da nicht authentisch, männlich rüberkommen? Ja, aber es gibt ja auch die Gerüchte zumindest, dass Özil im Team sehr isoliert war bzw. ist. Und dafür spricht natürlich jetzt, dass sich keiner äußert. Klasse, dass der ein Integrationsbarbie und sowas kriegt dann. Ja, mit so einer Scheiße. Da, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also diese ganzen Film oder ja, in dem Fall diese komischen diese Öffentlichkeitspreise, die da verliehen werden für irgendwelche Pseudo-Integrationsmenschen und so, da kannst du mir einen Buckel mit runterrutschen. Integration ist nicht, wenn jemand ein Bambi bekommt. Ja, die drückt sich für mich anders aus. Die drückt sich für mich aus, wenn ich mit Leuten anderer Herkunft unter einem Dach lebe, mit denen Grille spreche und mit denen mein Leben lebe. Nur weil Mesut Özil Türke ist und in der Nationalmannschaft spielt, hat das für mich erstmal keinen Zusammenhang mit Integration. Es ist meine Meinung. Also meine Integration ist eine andere. So sehe ich das halt. Also oder meine Meinung zur Integration ist eine andere. Wie gesagt, Integration wäre halt auch mal, wenn du es akzeptierst, dass da ein Spieler beim Interview steht, der nur gebrochen Deutsch spricht und nicht die Nationalmannschaft Nationalhymne mitsingt. Ja. Und wenn ich als Verband sage, hey, wir finden das cool, dass er die Nationalhymne nicht mitsingt, weil das zeigt ja auch ein bisschen, dass der Spieler, das ist ein stolzer Spieler. Das ist ein Spieler, der nicht jetzt nur, weil er deutscher Nationalspieler ist, plötzlich seine Herkunft vergisst, ja, sondern er sagt, ich spiele für das Land, dieses Land hat mir viel gegeben, aber ich bin Türke. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Und wenn er sagt, ich fühle mich aber auch noch als Israeli und als Amerikaner kann ich auch damit leben, ist mir scheißegal, ist ein Fußballspieler. Der muss doch jetzt hier nicht irgendwie mit, sich einen Hitlerbart ankleben und mit ausgestreckter Hand die Nationalhymne singen, nur damit ich jetzt das Gefühl habe, er würde sich richtig reinwerfen in diversen Spielen, wo es drauf ankommt. Also das ist auch wieder so eine Integrationsdiskussion. Als Mannschaft kann man sich auch hinstellen und sagen, nö, wir singen mal alle nicht mehr. So, weißt du, ihr fickt euch doch. Singt keiner mehr mit. Dann könnt ihr gucken, wo er bleibt. So, weil das könnte man auch machen, weil du hast ja selber früher auch Fußball gespielt. Ja. So, als Mannschaft spricht man ja über sowas auch. Ja, klar, natürlich. Und ich denke immer, wenn die Mannschaft wie jetzt in dem Fall komplett ghostet, sozusagen, und man gar nichts mehr von denen, dann deutet das nicht unbedingt darauf hin, dass Mesut Özil ein großes Standing in dieser Truppe hatte. Ja. Dass er vielleicht mit dem Gündogan oder so ganz gut klarkommt, das mag sein, aber der wird sich jetzt natürlich auch nicht aus dem Fenster lehnen in der aktuellen Situation. Ja, für mich gibt's nur eine Konsequenz und das ist, dass er sagt, wisst ihr was, macht euren Scheiß ohne mich, ich trete hier zurück, das war's. Und danach könnte er dann auch gerne ruhig nochmal vom Leder ziehen. Ihm würde ich's verzeihen, dass er dann erst danach das Maul aufkriegt. Weil ich glaube, da gibt's ein paar interessante Sachen, die er zu erzählen hätte. Was ja, das Thema Nationalmannschaft angeht. Und auch da bist du wieder bei dem Thema Bierhoff, der als Teammanager dem ja auch ein Stück weit entgegenwirken muss. Also wenn es dieses Gerücht gibt und das hält sich hartnäckig, dass Özil in der Mannschaft isoliert war, dann auch hier wieder hat der Teammanager auch ein bisschen verkackt. Weil er ist ja auch dafür zuständig, dass sowas, würde ich jetzt mal denken, dass sowas zumindest aus der Welt geschafft wird. Ja, denke ich mal so. Wie gesagt, ich kann mich emotional überhaupt nicht so richtig in diese ganze Situation reinsteigern. Mir geht der Bierhoff wahnsinnig auf den Sack, wenn ich das sehe. Mich ärgert es, dass da auch ein Olli Welke zum Beispiel nicht hartnäckiger nachbohrt in manchen Situationen. Ich hätte es von ihm auch erwartet, ne? Ja, vor allen Dingen Kahn hat das ja so ein paar Mal angedeutet. Und dann war es so, dass Olli Welke das Gespräch in eine andere Richtung manchmal geleitet hat. Und ja, aber wer weiß, was ihm aufs Ohr gesagt wurde, ne? Das kann natürlich sein, ja. Aber das hat mich ein bisschen gestört, dass es da nicht mehr zur Sache ging, weil man hat gemerkt, dass Bierhoff Probleme hatte. Ja, und dass er da nicht, also ich glaube, wenn du da noch ein bisschen länger dran geblieben wärst, dann hättest du da vielleicht so zum Heulen gebracht, die alte Nutte. Nee, aber das war halt so, immer auch nach den Einspielern, wo da ja schon kritisch die Themen aufgegriffen worden vom ZDF und dann lächelt er immer so, weißt du, so, ja, da habt ihr jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, das, im Gegenteil, die haben es alles sogar noch relativ cool und bodenständig präsentiert, ZDF. Also auch zum Thema Übervermarktung und so. Ja, das ist mittlerweile eine reine Geldmaschine geworden. Und das ist vielleicht auch normal in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, aber es geht ja auch anders, sieht man ja bei den Engländern. Ich sag nicht, dass die jetzt weniger Marketing vielleicht machen, aber sie machen zumindest so, dass sich trotzdem das Umfeld, die Fans weiterhin mit dieser Mannschaft identifizieren können. Ja. Ja, wenn du das halt siehst, wie da die Fans sich freuen und das wirkt nicht so wie bei uns, weißt du, dieses heute ist eine Party, wir feiern alle Deutschland. Also ja, und dieses notgedrungene, wir gehen jetzt mal zur Fanmeile und so weiter. Ne? Ja, genau. Mhm. Und die auch krampfhaft einfach weitergelaufen lassen wird, obwohl keine alte Sau mehr hingeht. Ja. Also auch so ein Ding. Und auch dieses von Adidas, gleich nach dem Ausscheiden die Trikots um 2/3 vom Preis zu senken. Das ist halt auch ein Statement. Ja, also haben die das gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, für 30 Euro hast du den Lappen dann gekauft. Ach, Quatsch, echt? Ja. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das Angebot immer noch gilt für irgendjemand, der sich dieses Trikot sichern möchte. Aber ja, es sind halt immer so Dinge, da habe ich gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Bock auf diesen Fußball bei der Weltmeisterschaft, auch weiterhin. Ich freue mich auf das Finale, wie gesagt, aber naja, ich hab kein Pferd so richtig am Start, so dem ich richtig entgegenfieber. Ich freue mich einfach für Pavard, vor allen Dingen mit diesem Tor, das war halt so geil. Und es war auch übrigens ein toller Moment, als Toni Kroos das Ding da reingezimmert hat. Aber schon beim Südkorea-Spiel dann, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier mitfiebre, wie zum Beispiel gegen Polen oder so, damals absolut, 2006. Ja, absolut. Das ist eine ganz andere Truppe. Ich kann mit den Spielern nicht so richtig was anfangen, die da auf dem Platz sind. Ja, es ist mir alles zu weit weg von dem, was ich an Fußball toll finde auch. Also nicht jetzt, wie sie spielen, sondern wie sie sich präsentieren. Dieses Abgeschirmte von der Öffentlichkeit. Wenn es Interviews gibt, dann kritisieren sie auch noch, dass sie kritisiert wurden. Ja. Also, ich weiß nicht. Das Schöne am Ende der Weltmeisterschaft ist aber auch noch irgendwie, dass du sagen kannst, dass die Bundesliga-Saison bald wieder weitergeht. Und darauf freue ich mich am allermeisten. Ja, absolut. Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Bundesliga. Ich auch. Und ich freue mich, ich muss auch sagen, ich freue mich auch auf weitere Auftritte der Nationalmannschaft, weil das Thema jetzt interessant ist, das zu beobachten, alles, wie das ja, so weitergeht und so. Das ist auf jeden Fall so ein Gossip-Player. Ja, genau. Auch, ne? Ist halt, ja, genau. Das ist halt so eine Storyline, die man jetzt halt mitverfolgen möchte. Und dadurch, dass halt die Nationalmannschaft kein Tagesgeschäft ist. Viele Heel-Turns im Moment auch da. Ne? Ja, aber alle schlecht. Alle schlecht gescriptet und gebucht. Ja. Muss man sagen, wie das, ne? Ich bin schon gespannt, wie das weitergeht, aber das Thema versinkt der jetzt auch schon so ein bisschen wieder in die hinteren Spalten der diversen Gazetten. Also da wird ja jetzt auch nicht mehr so nachgebohrt. Und wie gesagt, es wird auch dieses ganz Kritische, was jetzt eigentlich angebracht wäre, dieses Nachhaken, hey, wie kann es eigentlich sein, dass ihr von einer Analyse sprecht und euch selber gar nicht zur Disposition stellt letzten Endes. Sagt man das so? Disposition stellt? Ja, würde ich schon sagen. Ja, also dass da halt einfach nicht wirklich mit einem gewissen Abstand dann so fair darüber gesprochen wird, dass vielleicht auch ein Bierhoff und ein Löw und ein Schneider und ein Sorg zur Disposition eben dann stehen. Das fehlt ja komplett. Im Endeffekt wurde doch alles schon analysiert. Özil ist schuld mit seinem Scheiß, den er da vorgemacht hat. Ja, obwohl wir vorher gesagt haben, dass alles Foto kein Problem ist. Ja, Thema ist auch beendet, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Also geht's jetzt weiter mit den anderen. Das ist völlig absurd. Und wenn ich das so sage, erwarte ich, dass in mir so eine Wut aufsteigt. Und das tut's nicht. Ich sitze dann hier und denke mir so, ja, geh den Fick drauf. Ich wünsche denen, dass die vor leeren Rängen spielen müssen. Das wünsche ich denen. Und ich wünsche denen auch, dass die nächsten Spiele alle versemmeln. So, dass der Löw wirklich jetzt hier kein Spiel mehr gewinnt. Das wäre für mich mit das Schönste. So drei Niederlagen oder so in Folge. Ja, jetzt, ne? Ja. Weil die Gegner sind ja auch ziemlich krass, die jetzt da so kommen. Ich glaube, Frankreich. Okay. Und dann, es ist, warte mal, mal gucken hier. Ich gehe mal auf nationalmannschaft.de. Gibt's das? Ist nicht zu erreichen. Ja, die Mannschaft. Männernationalmannschaft. Die Mannschaft ist natürlich nur, das sind die Männer, klar, geht ja nicht anders. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier sowas gibt wie Termine. Team, Spiele und Termine. Also, das nächste Spiel bestreitet Deutschland in dieser Nations League gegen Frankreich. Das ist schon mal heftig. Dann Niederlande, also dazwischen gibt es noch ein Freundschaftsspiel gegen Peru, aber dann Niederlande, dann wieder Frankreich und dann Russland. Also Russland ist alles auch noch ein Teams, die wir jetzt im Moment eigentlich stärker einschätzen würden als die deutsche Mannschaft. Ne? Sie spielen in Deutschland gegen Russland, da gehe ich mal davon aus, das gewinnen sie, aber es ist auch nur ein Freundschaftsspiel oder ein Testspiel. Aber Frankreich, Niederlande, das ist schon ein Statement für diese Nations League, die es da gibt. Das kann übel nach hinten losgehen. Letzten Endes wieder gegen League. Wenn der, ja, das ist die Bullshit-Scheiße da. Wenn er diese Spiele jetzt zum Beispiel gegen Frankreich, wenn er dann verliert, gegen Peru nur unentschieden spielt, was ich nicht völlig absurd finden würde, ja, dann hast du vermutlich schon bei der nächsten Länderspielpause im Oktober so eine Situation, wenn er die beiden Spiele gegen Holland, gegen die Niederlande und gegen Frankreich dann verlieren würde, dass er dann vielleicht fliegen würde. Obwohl, er darf es wahrscheinlich wieder selber entscheiden. Ja. Genau. Ist auch so was, ja. Hey, du bist zwar echt scheiße, aber kannst selber entscheiden. Wir geben ob du dir gehst trotzdem weiterhin das ganze Geld, wenn du sagst, du möchtest es noch haben. Ja, genau. Ja, Pocho, du bist zwar echt, also du hast immer volles Defizit abends bei der Abrechnung. Ja, aber trotzdem. Kannst du entscheiden. Meinst du solltest weitermachen oder findest du eigentlich, dass du ist gehen solltest? Ist nicht schlimm, dass du uns totalen Imageverlust und Geldverlust bringst, aber kannst du echt entscheiden. Ah, schwierig. Ja, das Thema DFB, also ich, als ich das Interview gesehen habe, da hätten wir gleich aufzeichnen sollen, da war ich on fire, aber umso mehr Zeit. Ja, weil es sich abfuckt, es fuckt, ist ja auch ganz normal, ne? Ja, also, und weil ich dann so schön abgelenkt werde von meinem eigentlichen Lieblingsclub oder von meinem eigentlichen Hobby in Sachen Fußball, dem VfB Stuttgart, weil es da momentan einfach ein bisschen besser läuft und selbst wenn es schlechter laufen würde, es ist halt, da hängt halt mein Herz dran, an der Nationalmannschaft hängt mein Herz eben nicht. Ich finde es nur absurd, was da abgeht und dass es eigentlich kein größeres Thema ist. Ja, so überhaupt alles, DFB, die Machenschaften, die auch Vetternwirtschaften, die da ja inzwischen so halb nachgewiesen wurden, dass irgendwelche Bekannten von Grindel von Deals mit Adidas profitiert haben und von wem war das noch? DHL oder so? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die ist der DFB zusammen mit DHL irgendwie im Werbeverhältnis? Ich glaube, irgendwie so mit irgendeinem so Paketlieferanten haben sie auch noch einen Deal. Und da profitieren wohl Leute davon, die Grindel nahestehen und so. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer noch die Geschichte um die Weltmeisterschaft 2006, die so richtig auch nicht aufgeklärt wird. Ja, schwierig, alles schwierig. Zieht mich irgendwie wahnsinnig runter, Pocho, das hast du jetzt geschafft. Ja, das Gute ist aber, dass du, wie du eben gesagt hast, das wird alles zu so einer Art Seifenoper, die man trotzdem gucken muss. Es ist halt wie ein Unfall, man will vorbeifahren, aber man guckt trotzdem hin, ne? Ja, und man sieht die Hackfresse. Grindel. Bioff, ganz ruhig. Grindel ist ja auch, glaube ich, der Grinch, darum heißen die auch ähnlich. Grindel ist ein richtiger Motherfucker. Ja. Es ist einfach ein Typ, den braucht keine alte Sau. Der bringt rein gar nichts, null. Also ich würde mal gerne wissen, was Grindel für eine Bedeutung für den Fußball hat, wenn der mal weg ist oder so. Ich weiß nicht, bei Egidius Braun hatte ich auch das Gefühl, dass der irgendwie, der hatte eine Agenda. Ich glaube, der wollte wirklich die Nationalmannschaft ein Stück weit wieder für dieses Thema Integration stehen lassen. Ich glaube, das war ihm wichtig. Das, ich hatte bei ihm irgendwie, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er menschlicher war und eben diese Agenda hatte, diese Nationalmannschaft einer breiteren Öffentlichkeit auch näher zu bringen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, mit ihm ging das schon so ein bisschen los, aber seine Absichten waren... So wie bei Schalke, wo ich jetzt gehört habe, die haben 4 Millionen Fans in China. Wie? Ja, hat doch der Heidel jetzt auch bei SSNHD, habe ich das irgendwie... Ich nicht mitbekommen. Ja, die haben jetzt 4 Millionen Fans in China. Ich fand die Zahl auch etwas seltsam. Das sah aber bei den Testspielen gar nicht danach aus, dass die alle auch die Spiele live gucken wollen. 4 Millionen Fans. Ja, schwierig, DFB. Fuck you, DFB. Gebe ich einen Fick drauf. Die können sich verpissen, brauche ich nicht. Meldet eure Scheißtruppe ab und geht nach Hause. Könnt ihr euch weiter von mir als größter Verband der Welt nennen und so, das interessiert mich nicht mehr. Ich will wieder Bundesliga-Fußball sehen. Ich freue mich da auf die neuen Spieler, die verpflichtet wurden bei diversen Vereinen. Ja, ich habe einfach wieder Bock drauf. Ich freue mich auch schon wieder auf die Zweitligasaison. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant werden. Ja, denke ich auch, Lust drauf. Ja, was sollst du sonst noch dazu sagen? Eigentlich wollte ich hier mal die ganzen Mannschaften so ein bisschen durchgehen, die bei der Weltmeisterschaft angetreten sind, aber jetzt ist mir wirklich richtig der Zahn gezogen worden. Der Zahn gezogen worden? Mir wurde der Zahn gezogen, so muss man sagen. Ja. Gab's für dich denn irgendwie so eine Mannschaft, die von ihrer Art und Weise zu spielen dir besonders viel Spaß gemacht hat? Weil ich habe den Engländern sehr gerne zugeguckt und ich habe den Belgiern sehr gerne zugeguckt. Ja, Belgien war schon ziemlich fett, was die so gespielt haben. Also das muss man sagen, also die haben wirklich mich überzeugt, auch mit dem Auftreten, mit der Körpersprache, mit der Art und Weise, wie sie in die Spiele reingegangen sind, mit Spaß da dran und so. Und ja, das hat mir gefallen. Bei den Engländern war es irgendwie so, den hätte ich halt gegönnt irgendwie, obwohl es komisch ist, als Deutscher das zu sagen, aber den hätte ich irgendwie dann noch irgendwie am meisten gegönnt. Ist dann nicht so gut geworden, aber dann wird es natürlich auch ein tolles Spiel um Platz 3, was uns erwartet. Ne? Ja, ich bin mal gespannt. Das ist ja so ein... Das ist so ein Verlierer-Cup, ja. Resteficken ist das halt. Ja. Also, wenn du da um 16:30 noch in der Disco stehst, dann kommt so eine Fette. Das ist das Spiel um Platz 3. Ja. Da hat natürlich keiner Bock drauf, aber man wird trotzdem angeguckt. Den Lümmel halt rein. Ja. Abgewichst wird trotzdem. Ja. Ja, so ist es. So lief das. Nee, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, waren jetzt nicht allzu viele Mannschaften dabei, die mich begeistert haben. Die Kroaten gegen Argentinien fand ich ziemlich geil, aber danach ging es halt auch so ein bisschen bergab. Die sind natürlich, was so den Einsatz oder die Einsatzbereitschaft angeht, den Kampfgeist so, das ist schon cool, klar. Die haben auch geile Fußballer, muss man dazu sagen. Das Tor gestern von Perisic war auch der Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Also, weißt du, hast du es gesehen, das Spiel? Ja, das habe ich gesehen. Das war schon ziemlich geil. Ja, aber so insgesamt fand ich den belgischen Fußball eigentlich am besten. Ich bin am Boden zerstört, Pocho. Bist so fertig jetzt mit der Welt, ja? Ja, weil mich wundert das wirklich, weil ich kann mich halt noch dran erinnern, wie ich damals bei den Nationalmannschaftsspielen, gerade natürlich Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, wirklich richtig mitgefiebert habe. Ja, klar. Also das war. Da konnte man sich auch noch mit einigen Leuten identifizieren. Aber das obwohl da halt keiner vom VfB zum Beispiel gespielt hat. Naja, darum geht's ja auch in dem Moment nicht. Ne? Ja, aber es hilft da natürlich. Da konnte ich mich auch noch mit einer Art und Weise, wie Müller sich präsentiert hat, identifizieren. Da fand ich es auch lustig, wenn Poldi mal was gesagt hat. Aber ja, so jemand wie Podolski hat, glaube ich, wirklich ein bisschen gefehlt. So dieses fast schon normale, so dieses, hey, da sind ein paar Kicker, die Bock haben, Fußball zu spielen, so, das fehlte fast schon so ein Stück weit. Weil das alles so glatt gebügelte Typen ohne Ecken und Kanten sind, das ist natürlich so eine alte Leier, die immer wieder rausgeholt wird. Aber es ist ja auch wahr. So ein Großkreuz, mag sein, dass der ja vielleicht jetzt nicht der allergeilste Fußballer war und ein bisschen Glück hatte, da Weltmeister zu werden vor 4 Jahren. Aber trotzdem, solche Typen, die fehlten ja komplett bei dieser Weltmeisterschaft. Das ja. sind ja alles so als Instagram-Opfer. Ich weiß auch nicht. Also das würde ich mal wirklich gerne wissen, wie die Spieler das alle selber so sehen. Ihre aktuelle Situation und ja, wenn du so fragen willst, kannst du ja nicht auf der PK. Sind solche Fragen ja wahrscheinlich nicht erlaubt in Zukunft. Das erstens. Und zweitens, du wirst halt mit denen nicht normal reden können. Weil das ist ja nicht so, dass sie das nicht alles mitbekommen. Wie du sagst, die haben ja eine Meinung dazu. Und es ist ja auch okay, wenn die meinen, guck mal, ganz ehrlich, ich hätte auch kein Problem damit, wenn sich jetzt Müller hinstellen würde und sagen würde, ja, wir fanden es halt scheiße, wie der Özil sich verhalten hat. Und ja, wenn sie wenigstens eine Meinung hätten, ne? Aber oder die öffentlich mal kundtun würden. Aber es kommt ja gar nichts. Ja. Es wird einfach die Klappe gehalten, es wird ruhig, wie ich schon vor Wochen gesagt habe, interessiert keine Sau. Wir sitzen auf unseren Posten, wir kriegen unser Geld weiterhin und die Leute jubeln uns ja trotzdem zu. Das machen sie. Du glaubst doch nicht, dass sie jetzt weniger jubeln beim nächsten großen Turnier. Ja, ich glaube, das merkt man schon. Man hat ja, das auch schon bei dem letzten Test in Deutschland da gemerkt gegen Saudi-Arabien, als das Stadion nicht voll wurde, obwohl ja, ich glaube, Tickets für 10 Euro oder so zu haben waren. Also die haben sie ja auch noch günstig gemacht. Ja, okay, und trotzdem, das weiß ich nicht. Ja, und trotzdem wollten die Leute das nicht sehen. Also du merkst schon eine gewisse Distanz, die sich mittlerweile aufbaut. Es gibt halt immer noch diese Event-Spackos, klar, die gehen da auch hin und wollen ihre Welle machen und so. Aber das ist natürlich nur so lange cool, solange die Mannschaft erfolgreich ist. Weißt du, jetzt sind die lame as fuck, wenn die da als letzter bei der Weltmeisterschaft in ihrer Gruppe rausfliegen gegen Mannschaften wie Schweden, Mexiko und Südkorea nichts gebacken bekommen, wird schwierig. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die ein oder andere ihr Hawaii-Deutschland-Blumenkettchen in Zukunft zu Hause lässt und dann doch, weiß ich nicht, irgendwie wieder Desperate Housewives, wenn es noch gibt, anschauen. Ja, also, das ist ein guter Vergleich, das stimmt. Ich glaube schon, dass da so eine gewisse Distanz mittlerweile zu den eigentlich wichtigen Fans schon vorhanden ist. Ja, also du hast ja, guck doch mal, wenn in das Publikum da rein gefilmt wird, da hast du ja ganz häufig nur so komische, ich sag mal, eher ältere Leute, Familien, ja, so ja, typische, so weiß ich nicht, so jemand, der so gefühlt so ein Bankkaufmann, der halt auch mal, Mensch, geh ich mal hin, der Özil, der ist ja richtig gut, der gefällt mir ja richtig gut, der Özil. Und der Müller ist immer so lustig. Solche Leute hast du ja viel, ja. Weißt du so. Ja, und Mensch, frag doch mal die Babsi, ob die auch mitkommen will. Die ist doch so großer Schweinsteiger-Fan. Ja, obwohl er schon seit Jahren nicht mehr spielt. Ja, egal. Ja, ja, solche Leute gehen dann dahin und wenn du halt bei den Engländern siehst, wie die da komplett eskalieren, dass sie da so Bier. Oder bei den Kroaten da, als das Tor gefallen ist. Ja, oder die halt. So, das sind natürlich auch Leute, die vielleicht wahrscheinlich ein bisschen Kohle haben, um da auch hinzugehen, weil mittlerweile ist es natürlich auch teuer, wenn du bei der Weltmeisterschaft dabei sein möchtest. Deswegen fehlen ja auch so diese richtigen geilen Fans. Das ist ja fast nur noch bei südamerikanischen Mannschaften so gefühlt und gibt dann noch natürlich so ein paar Nationen, die auch immer sehr heißblütige Fans haben, wie jetzt zum Beispiel Iran oder so, wo dann auch mal was abgeht. Aber trotzdem, es fehlt ja wirklich so dieses, dass ein ganzes Stadion abgeht und eine Mannschaft anfeuert mit Schlachtgesängen, sage ich jetzt mal. Da kann ich mich schon an Länderspiele aus den 90ern erinnern, wo das irgendwie ein bisschen kraftvoller von den Rängen schallte, so möchte ich mal sagen. Definitiv, ja. Und heute hast du halt wirklich ich bin mir auch sicher, dass da jemand vom DFB angestellt irgendwie vor diesem Block steht und als Vorschreier hat. Ja. Und dann oder jetzt halt, applaudieren. Und dann fangen sie an, ihr Humper zu machen. Und dann, jetzt singen alle, Jogi Löw, los, alle mitmachen, Jogi, los, hinten auch. Hier, Hermann, sag mal deiner Frau noch Bescheid, dass die auch aufsteht. Also das kann ich mir richtig vorstellen, wie das so abläuft in so einem DFB-Fanblock. Ja, wenn ich da schon die Fahnen sehe mit Coca-Cola drauf und alles, oh, das zieht mich gerade so runter. So, es ist so übel. Und wenn ich daran denke, wie geil das war, natürlich rede ich jetzt von meinem Verein, aber es ist bei jedem anderen Bundesliga-Verein, außer vielleicht 3, 4 anderen, auch der Fall, wenn du dann die Choreos siehst, wie 15.000 Leute in der Kurve einfach dazu beitragen, dass du Tränen in den Augen bekommst, weil es so geil ist, da im Stadion dabei zu sein, wenn der Neckar, ein Schiff, Bad Cannstatt und so weiter nach oben gereckt wird. Und das kommt halt von den Fans selber. Da ist nicht ein VfB-Verantwortlicher mit im Boot sozusagen. Natürlich, die werden das ganze Aktion genehmigen müssen, aber der Ablauf, das Herstellen der Winkelemente, sage ich jetzt mal, das kommt alles von den Fans selber, von Leuten, die nichts anderes im Kopf haben als diesen Verein. Und da gibt's, glaube ich, wenige, die das über die deutsche Nationalmannschaft sagen können. Ja. Oh, meine Katze geht gerade aus dem Fenster. Olaf! Olaf, komm rein! Komm hier rein! Nadel! Nadel! Okay. Ja. Gucken wir uns mal die letzten Spiele an. Dann quatschen wir nochmal und dann beenden wir das Kapitel. Ne? Vielleicht ist nächstes Mal auch wieder Herr Moltes-Huntinger dabei, ja, der sich heute entschuldigen lässt mit, was war's? Polypen. Polypen, ich glaube, wie heißt denn das nochmal? Angina hat er, glaube ich, oder sowas. Irgendwas mit im Hals auf jeden Fall. Deswegen konnte er nicht dabei sein. Der hätte uns vielleicht auch noch aus unserem Stimmungstief ziehen können mit seiner läppischen Art. Der hat ja überhaupt nichts geguckt bei der Weltmeisterschaft. Das ist vielleicht auch nicht die dümmste Herangehensweise, wenn sie so abläuft. Verpasst hat er nichts. Ja, der hat den schönsten Moment der Nationalmannschaft mit uns miterlebt, als Toni Kroos das Tor gemacht hat. Ich bin so froh, dass wir da diese Aufnahme gestartet haben, weil es war der einzig tolle Moment bei dieser Weltmeisterschaft. Und wir haben ihn live on air verfolgt. Ja. Wir hatten es live on air. Es war der Peak in Sachen Dietercast. Danach hat uns auch die Tristesse, das Unternehmen Nationalmannschaft, Hashtag. Ja, gefickt, auf Deutsch gesagt. Zusammen, ohne Vokale, zusammen. Ja. Und dann sitzt man jetzt hier, niedergeschlagen ein bisschen. Ach, ja. So ist es halt. Ja, also nächste Woche mal gucken, was wir da so machen. Und wir werden definitiv ein Sonderheft aufnehmen. Das wird zwar ein bisschen schwierig, das Ganze zu organisieren, weil ich 3 Wochen im Urlaub bin und da auch eigentlich nur 2 Tage habe, an denen ich aufnehmen könnte. Das besprechen wir dann nochmal off-air. Aber wir machen das Sonderheft richtig schön lang. Wir gehen jede Mannschaft durch, Prognosen, die Transfers werden besprochen und wir werden euphorisiert sein wie sonst was. Das kann ich schon mal versprechen. Auf jeden Fall. So, also haltet durch, bis wir wieder zu dritt sind am Start hier und bis dahin sage ich tschüss. Tschüss. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.